Sie beide sind angesehene Bürger. Wir wollen lieber abwarten, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit stehen. Wir haben jeder in seinem gute Arbeit geleistet. Wir wären ein großartiges Gespann. Ich weiß nicht. Sagt einmal, wie muss euer zukünftiger Ehemann beschaffen sein? Ich brauche keinen Ehemann. Mein Bruder macht mir genug Ärger. Ich liebe euch, Aljena. Wollt ihr meine Frau werden? Nein, das will ich nicht. Ich liebe euch nicht. Ich würde euch auch da nicht heiraten, wenn ihr der einzige Mann auf Erden wäret. Die Sonne ging unter. Die Mönche hatten Feuer entfacht und teilten das traditionelle, mit Ingwer gewürzte Bier aus. Jack war mit seiner Mutter allein. War mein Vater ein Spielmann? Ja, er war Spielmann. Aber wo hast du das her? Von Aljena. Ich habe sie im Wald getroffen. Du liebst sie sehr, oder? Ist das so offenkundig? Ich glaube nicht, dass es außer mir jemandem aufgefallen ist. Zu Jacks großem Leidwesen kam in diesem Moment Tom daher und setzte sich zu ihnen. Philipp meint, der Junge braucht eine Ausbildung. Er hat bereits eine Ausbildung genossen. Er kann Englisch und Französisch, lesen und schreiben, er kann rechnen. Sachte, versteh mich nicht absichtlich falsch. Philipp hat nicht behauptet, Jack sei ein Dummkopf, ganz im Gegenteil. Er meint, dass Jack intelligent genug ist, um noch besser ausgebildet zu werden. Philipp, besser. Was soll er denn nach Meinung dieses Mönches sonst noch lernen? Oh, ich weiß schon. Theologie, Latein, Rhetorik, Metaphysik, Kuhscheiße. Du solltest diesen Vorschlag nicht so schnell von der Hand weisen. Wenn Jack studiert, dann könnte er bei einem Grafen oder Bischof eine Stellung als Schreiber bekommen und es schließlich zu Wohlstand und Einfluss bringen. Wie lautet denn Philipps Angebot im Klartext? Dass Jack Novize wird. Nur über meine Leiche. Diese verdammte Kirche wird mein Sohn nicht kriegen. Diese hinterhältigen, verlogenen Priester haben mir seinen Vater genommen. Aber ihn werden sie mir nicht nehmen. Und wenn ich Philipp ein Messer in den Bauch rammen muss... Was zum Teufel ist nun los mit dir? Diesem Jungen wird eine großartige Chance geboten. Jack wird kein Mönch. Niemals. Es ist langsam Zeit, dass du dich auch mal äußerst, Junge. Was willst du denn mit deinem Leben anfangen? Ich will Baumeister werden, wie du. Ich will die schönste Kathedrale bauen, die die Welt je gesehen hat. Das Jahr verlief ruhig und angenehm. Den ganzen Sommer über hatte Jack Aljena heimlich im Wald getroffen und ihr Geschichten erzählt, die ihm einst seine Mutter beigebracht hatte. Es war ein heißer Spätsommertag gegen Ende August. Diesmal erzählte er ihr eine selbsterdachte Geschichte, die zunächst, wie die meisten anderen auch, mit einem tapferen Ritter begann, dem eine schwierige Aufgabe gestellt wird. Er sollte in ein fernes Land reisen und von dort einen Rebstock mitbringen, an dem Rubine wachsen. Doch dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Der Ritter kam ums Leben. Und in den Mittelpunkt rückte sein Knappe, ein mittelloser junger Mann von 17 Jahren, der sich Hals über Kopf in die Tochter des Königs verliebt hatte. Ich schwöre, die meinem Herrn gestellte Aufgabe auszuführen. Er ließ sich auf die aussichtslosesten Kämpfe ein, die er nur mit Glück und dank seines Einfallsreichtums gewann und dabei dem sicheren Tod stets nur um Haaresbreite entging. Er hatte nicht selten sogar Angst vor seinen Feinden, ließ sich aber durch nichts von seiner Mission abbringen. Und dennoch schien sie ebenso aussichtslos wie seine Liebe. Aljena war von der Beherztheit des Knappen angetan. Begab er sich auf feindlichen Boden, so biss sie sich vor Angst um ihn auf die Finger. Die Liebe, die er für die Prinzessin empfand, schien ganz und gar untrennbar mit seiner Unbezwingbarkeit verwoben. Am Ende brachte er tatsächlich den Rubinbaum heim. Dem Knappen jedoch galten die Barone und Grafen nicht so viel. Ihm ging es allein um eine einzige Person. In derselben Nacht schlich er sich heimlich in ihre Gemächer. Endlich stand er vor ihrem Bett und betrachtete liebevoll ihr schlafendes Antlitz. Sie erwachte sofort, aber sie fürchtete sich nicht. Der Knappe griff behutsam nach ihrer Hand. Jack spielte die Geschichte mit. Während er sprach, griff er nach Aljenas Hand und hielt sie mit beiden Händen. Ich liebe euch so sehr, sagte er zu ihr und küsste sie auf die Lippen. Jack beugte sich vor und küsste Aljena. Seine Lippen berührten sie aber nur so leicht, dass sie kaum etwas spürte. Die Prinzessin fiel in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Tag hielt der Knappe zur Belohnung für den rubintragenden Rebstock beim König um die Hand der Prinzessin an. Der König lehnte dieses Ansinnen ab. Und dem Knappen wollte Schier das Herz brechen. Noch denselben Tag ritt er auf seinem Pony fort und verließ das Land. Doch er schwor, eines Tages zurückzukehren und die schöne Prinzessin noch am gleichen Tag zu ehelichen. Jack hielt inne und ließ Aljenas Hand los. Geht es weiter? Ich weiß noch nicht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Bald waren es nur noch 4 Wochen bis Weihnachten. Aljena hatte eine neue Geschäftsidee. Sie wollte jetzt auch mit Tuch handeln. Dafür gab sie einen kleinen Teil ihrer Wolle an die Frauen im Dorf. Ellen hatte mittlerweile einen Ballen Stoff gewebt. Er war rau und ungefärbt, doch gut genug für Mönchskutten. Und der Kellermeister der Priorei hatte ihn erworben. Aljena hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, abends bei Tom Bilder hereinzuschauen. Ulfried war gewöhnlich in der Schenke. Und so bestand die Familie aus Tom, Ellen, Jack und Martha. Walten ist die reinste Plackerei. Könnt ihr dafür keine Männer einstellen? Nicht im wohlhabenden Kingsbridge. Die Männer hier haben Arbeit genug. In den großen Städten gibt es zwar richtige Walker, aber die meisten arbeiten fest für irgendwelche Weber. Außerdem wäre es viel zu teuer, den Stoff erst nach Winchester und dann wieder zurück zu transportieren. Ein echtes Problem. Schade, dass wir für die Arbeit keinen Ochsen nehmen können. Das ist ja fast, als wolltest du einem Ochsen beibringen, Kirchen zu bauen. Oder eine Mühle. Aber Jack, sie will den Stoff walken, nicht malen. Oh, das wäre doch einfach wundervoll, wenn dieser Stoff durch irgendeine geschickte Vorrichtung gewalkt werden könnte. Ja, das wäre wunderbar. Ich habe von einer Wassermühle gehört, die den Blasebalg in einem Hüttenwerk antreibt. Das ist der Beweis. Ein Mühlrad dreht sich im Kreis und ein Mühlstein dreht sich ebenfalls im Kreis. Und deswegen kann eins das andere antreiben. Aber der Balgknüppel geht rauf und runter. Du kannst ein rundes Mühlrad nicht dazu bringen, einen Knüppel, der rauf und runter geht, anzutreiben. Aber ein Blasebalg geht doch auch rauf und runter. Ja, das stimmt. Stimmt. Aber ich habe das Hüttenwerk nie mit eigenen Augen gesehen. Man hat mir lediglich davon erzählt. Am folgenden Sonntag verschwand Jack. Morgens ging er wie gewöhnlich zur Kirche und aß daheim zu Mittag. Aber zum Abendessen erschien er nicht. Später am Abend schaute Aljena bei Tom in der Dombauhütte vorbei, um sich nach Jack zu erkundigen. Ist Jack wieder da? Noch nicht. Aber sämtliche Hämmer sind verschwunden. Da steckt sicher Jack dahinter. Darauf gehe ich jede Wette ein. Natürlich. Hämmer. Walken, die Mühle. Was? Aljena eilte zur alten Mühle und ihre Vermutung bestätigte sich. Das Mühlrad klapperte vor sich hin. Innen herrschte ein ohrenbetäubender Lärm. Eine ganze Reihe Hämmer, befestigt an einer quer verlaufenden Stange, schien ganz aus eigenem Antrieb die Köpfe zu heben. Wie Pferde, die alle gleichzeitig von der Futterkrippe aufsehen. Dann nickten sie mit den Köpfen. Sie droschen auf eine Bahn lose gewebten Stoffes ein, der mit Wasser bedeckt in einem flachen Holztrog lag. Die Hammerköpfe müssen noch beschwert werden, damit sie fester aufschlagen. Jack, wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht. Sie umarmte und küsste ihn. Es war nur ein flüchtiger Kuss. Aber sobald sich ihre Lippen wieder trennten, umfasste er ihre Taille mit den Armen und hielt sie behutsam, aber fest an sich gedrückt. Du hast dich um mich gesorgt? Natürlich. Kein Grund zur Beunruhigung. Mit mir ist alles in Ordnung. Er schloss die Augen und neigte ihr sein Gesicht zu. Er küsste sie zärtlich. Sie wurde von einem solchen Glücksgefühl erfasst, dass sie am liebsten geweint hätte. Sie hielt ihn eng umschlungen, wollte ihn stärker, deutlicher fühlen, ihm noch näher sein. Da wurde die Tür der Mühle aufgestoßen und Aljena riss sich von Jack los. Am liebsten wäre sie vor Scham im Erdboden versunken. Bei dem Eindringling handelte es sich ausgerechnet um Ulfried. Und in seinem Ausdruck, der sie lebhaft an William Hamley erinnerte, mischten sich Lüsternheit und hämische Verachtung. In den nächsten 3 Monaten wechselte Aljena kaum 2 Sätze mit Jack. Eines Morgens in der Fastenzeit, in der alle gereizt waren, weil sie schon seit 3 Wochen kein Fleisch mehr gegessen hatten, kam Ulfried mit triumphierender Miene zur Arbeit. Tags zuvor war er in Shiring gewesen. Jack wusste nicht, was er dort getan hatte und warum er sich so freute. Während der Vormittagspause, in der Annette Brewster mitten im Altarraum Bier zapfte und an die Bauleute verkaufte, hielt Alfred einen Penny hoch. Hey, Jack Thompson, hol mir ein Bier. Jack machte keine Anstalten, Alfreds Aufforderung Folge zu leisten. Du tätest besser dran, ihm zu gehorchen, Lehrbube. Ich bin nicht Toms Sohn. Tu trotzdem, was er sagt. Widerwillig nahm Jack das Geld und stellte sich an. Mein Vater hieß Jack Sherborough. Wenn du mich von Jack Blacksmith unterscheiden willst, kannst du mich Jack Jackson nennen. Jack Bastard trifft wohl eher zu. Ich an deiner Stelle wäre nicht so erpicht darauf, Jack Sherborough zum Vater zu haben. Weißt du denn nicht, was er war? Er war Spielmann. Er war ein Dieb. Ach, ein Maulotrottel. Weißt du denn nicht, wie er gestorben ist? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie mein Vater gestorben ist, Alfred. Aber ich bin sicher, dass du es mir bestimmt gleich sagen wirst. Aufgeknüpft haben sie ihn, wie es sich für einen Dieb gehört. Ohne nachzudenken, schüttete Jack ihm das Bier in sein grinsendes Gesicht. Alfred wischte sich das Bier aus den Augen, brüllte auf vor Wut und schlug mit seiner riesigen Faust zu, ungemein behende für einen derart bulligen Mann. Die Faust landete mit solcher Wucht auf Jacks Wange, dass er nicht einmal Schmerz empfand. Er sackte in sich zusammen und stürzte zu Boden. Blind rollte er sich zur Seite und kam mühselig wieder auf die Beine. Eine solche Schlägerei hatte man in Kingsbridge noch nicht gesehen. Alles Mögliche ging zu Bruch und der Kampf sollte nicht ohne Folgen für die beiden bleiben. Was habt ihr für eine verrückte Wut aufeinander? Eine zerstörte Bauhütte. Die Arbeit der Zimmerleute ruiniert, ein Fass Kalk vergeudet und ein ganzes Stück frischen Mauerwerks zusammengebrochen. Die Zunft wird sich dieser Sache annehmen müssen. Ich werde mich dieser Sache annehmen. Ich bin der Prior und ihr arbeitet schließlich alle für mich. Dann erlaubt den Steinmetzen wenigstens, sich zu beratschlagen, bevor ihr irgendwelche Entscheidungen trifft. Es ist gut möglich, dass wir uns auf einen Vorschlag einigen, der eure Zustimmung findet. Und wenn nicht, dann habt ihr immer noch freie Hand und könnt nach eigenem Gutdünken verfahren. Na gut. Aber ganz unabhängig von eurer Entscheidung werde ich nicht dulden, dass eure beiden Söhne weiter gemeinsam an diesem Dom bauen. Einer von ihnen muss gehen. Vater, hört unser Urteil. Wir verbannen Jack von der Baustelle, weil jeder Lehrling einem Meister zu gehorchen hat. Damit verliert diese Kathedrale allerdings den begabtesten jungen Steinmetzen, den die meisten von uns je gesehen haben. Alfred wird mit einer Geldstrafe von einem Monatslohn belegt wegen ungebührlichem Verhaltens, das eines Steinmetzmeisters unwürdig ist. Ich akzeptiere euer Urteil. Jack, ich habe für dich getan, was ich konnte. Ich hoffe nur, deine Mutter begreift das. Du hast nie auch nur einen kleinen Finger für mich gerührt. Du konntest mich nicht ernähren, noch mir ein Dach über dem Kopf verschaffen. Bevor du kamst, waren wir glücklich. Danach sind wir fast verhungert. Aber schließlich habe ich... Du beschützt mich nicht einmal vor diesem hohlköpfigen Grobian, den du deinen Sohn nennst. Ich habe versucht... Und wenn ich die alte Kathedrale nicht niedergebrannt hätte, stündest du sogar ohne Arbeit da. Was? Was sagst du da? Jawohl, ich habe die alte Kathedrale niedergebrannt. Das war ein Blitzschlag. Geblitzt hat es überhaupt nicht. Es war eine klare Nacht. Und außerdem hat niemand in der Kirche Feuer gemacht. Ich habe das Dach in Brand gesteckt. Ist mein Vater in Sharing gehängt worden, weil er gestohlen hat? Er war kein Dieb. Aber er wurde tatsächlich in Sharing gehängt. Wenn er kein Dieb war, warum wurde er dann gehängt? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gewusst. Und er selbst auch nicht. Sie haben behauptet, er hätte einen edlen Kelch gestohlen. Wo? Hier. Hier in der Priorei zu Kingsbridge. Kingsbridge? Hat Prior Philip ihn bezichtigt? Nein. Nein, das war lange vor Philips Zeit. Frag mich nicht, wer ihn beschuldigt hat und warum, ich weiß es nicht. Jack. Jack, verfang dich nicht in einer solchen Falle, sonst vertust du noch den Rest deines Lebens damit, ein Unrecht wieder gut zu machen. Das geschah, bevor du geboren wurdest. Na gut. Aber was soll ich jetzt machen? In Kingsbridge kann ich schlecht bleiben, oder? Gott soll doch angeblich barmherzig sein. Vielleicht trifft das hier auch auf Mönche zu. Meinst du etwa, dass ich Prior Philip anflehen sollte? Ich bin gekommen, euch um Nachsicht zu bitten, Prior Philipp. Ich höre. Ihr tragt euch mit der Absicht, meinen Sohn fortzujagen und ihn von allem zu trennen, was ihm lieb und teuer ist. Seiner Heimat, seiner Familie und seiner Arbeit. Wirklich? Ich dachte, er sei lediglich entlassen worden. Er hat außer der Baukunst nichts gelernt. Und in Kingsbridge gibt es keine andere Arbeit für ihn. Außerdem hat er sich dieser riesigen Kirche mit Leib und Seele verschrieben. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Ich brauche jemanden, der mir bei der Arbeit zur Hand geht. Ich brauche eine Art Assistenten, der den Bauaufseher für mich spielt. Jack müsste natürlich hier in der Priorei leben. Jack würde ins Kloster eintreten müssen. Bald war ein Jahr seit der letzten Messe in Shiring vergangen. Und endlich fand die erste Wollmesse zu Kingsbridge statt. Hunderte von Marktständen waren errichtet worden. Die bescheidensten bestanden lediglich aus ungehobelten Ladentischen. Doch die meisten besaßen ein Schild mit einem Bild ihres Warenangebots, einen separaten Tisch zum Abwiegen und einen verschließbaren Schrank für die Waren. Die reichsten Stände entsprachen eher kleinen Häusern, ausgestattet mit großen Lagern, mehreren Ladentischen und Sitzecken, wo die Händler ihre Kunden empfangen und bewirten konnten. All jener hatte eine der größten Buden. In den vergangenen Wochen hatte sie vielen Bauern ihre Fließe abgekauft, nachdem William Hemley seinen Pächtern verboten hatte, ihre Ware selbst auf der Messe in Kingsbridge zu verkaufen. Wenn Jack auch keine besondere Zuneigung für Philipp empfand, so arbeitete er doch gern mit ihm zusammen. Er war erst seit 3 Monaten Novize und wurde nach weiteren 9 Monaten aufgefordert, die Ordensgelübde abzulegen. Jack ging es aber ausschließlich um den Bau der Kathedrale. Tom schien Jack verziehen zu haben und er tat, als hätte er Jacks Enthüllung vergessen. Jacks Wissensschatz vergrößerte sich ständig. Statt jahrelang nur Steine zu meißeln, lernte er nun, wie man eine Kathedrale baut. Eine bessere Lehre konnte man sich für jemanden, der einmal Baumeister werden wollte, gar nicht vorstellen. Auf dem Jahrmarkt gaben Jonglierkünstler, Akrobaten und Musikanten ihr Können zum Besten und ließen den Hut herumgehen. Wahrsager, Quacksalber und Huren drängten den Besuchern ihre Dienste auf. Kräfte wurden gemessen, Ringkämpfe ausgefochten und Glücksspiele veranstaltet. Die Leute trugen ihre farbenfrohsten Kleider. Und wer es sich leisten konnte, hatte sich mit Duftstoffen überschüttet und das Haar geölt. Jedermann schien das Geld locker in der Tasche zu sitzen. Und die Luft war erfüllt vom Klimpern der Silbermünzen. Tom hatte in dem Getümmel seine Familie aus den Augen verloren. Er stieg auf ein leeres Bierfass, um einen besseren Überblick zu bekommen. Es war Mittagszeit. Wie ein träger Strom wälzte sich die Menschenmasse durch die Marktreihen. Und vor den Buden, die Essen und Trinken feilboten, herrschte ein unbeschreiblicher Andrang. Tom konnte keinen seiner Angehörigen ausmachen. Er ließ seinen Blick bis über die Hausdächer unten am Fluss schweifen. Und zu seinem Schrecken entdeckte er einen Haufen bewaffneter Reiter, die in gestrecktem Galopp auf die Brücke zuhielten. Jeder mit einer brennenden Fackel in der Hand. Oh Gott, das Inferno. Was stehst du denn auf einem Bierfass herum? Jack, wir kriegen Ärger. Wo ist deine Mutter? Weil jener an ihrem Stand. Was denn für Ärger? Wo sind Alfred und Martha? Martha ist bei Mutter. Alfred schaut bei den Hahnenkämpfen zu. Was ist denn los? Sie selbst. Die Reiter preschten bereits über die Brücke ins Dorf hinein. Um Himmels Willen. Wer ist das denn? Das ist William Hemley. Die brennen ja die ganze Stadt nieder. Ich hole Mutter und Martha. Bringen Sie den Kreuzgang. Das ist der einzig sichere Ort. Die ersten Reiter preschten auf den Klosterhof zu. Ihre riesigen Pferde stopften alles nieder, was ihnen zwischen die Hufe geriet. Tom wollte sich zu Aljenas Bude durchschlagen, als er über einen am Boden liegenden Körper stolperte und hinschlug. Mühsam versuchte er, sich wieder aufzuraffen, doch da war schon ein sich aufbäumendes Schlachtross über ihm. Er sah das Weiße in den vor panischer Angst verdrehten Augen des Tieres und über dem Pferdekopf sah er das Gesicht von William Hemley, vor Hass und Triumph zur Fratze verzerrt. Da traf ihn ein riesiger Huf, mitten auf die Stirn. Philipp sah mit fassungslosem Entsetzen, wie die Leute kopflos hin und her liefen, sich schoben und stießen, hinschlugen und über Gestürzte hinwegstiegen. Ein blonder, massiger Mann geriet in sein Blickfeld, der sein riesiges Schlachtross rücksichtslos durch die Menschenmenge trieb. William Hemley. Dafür! werdet ihr zur Hölle fahren! Dies ist die Hölle! Mensch! Mit einem Mal waren sie alle verschwunden. Die Reiter wie die panische Menge. Martha, Ellen und Alfred hatten sich in den Kreuzgang gerettet. Jack war bei all jener geblieben und hatte sie tapfer vor den anstürmenden Meuchelmördern beschützt. All jener hatte dennoch alles verloren. William hatte ihr gesamtes Wolllager niedergebrannt. Und ihr wunderschönes Haar war bei den Löscharbeiten in Flammen aufgegangen. Immerhin, wir leben. Lass mich in Ruhe. Aber Aljena... Lass mich alle in Ruhe! Jack hielt es für besser, sie wirklich in Ruhe zu lassen. Unendlich traurig, Aljena nicht trösten zu können, stolperte Jack die Straße zum Kloster entlang. Die Stadt glich einem Schlachtfeld. Der Boden war mit Leibern übersät. Und dann sah er Tom. Sein Stiefvater lag vor ihm im Schlamm. Von Leben keine Spur. Jack kniete sich neben der Leiche nieder. Es drängte ihn, etwas zu tun, etwas zu sagen. Und zum ersten Mal verstand er, warum die Menschen für ihre Toten beten. Was ich über uns gesagt habe, Tom, das war ja gar nicht wahr. Du hast mich nicht vernachlässigt. Du hast dich um mich gekümmert und mich ernährt. Und du hast meine Mutter glücklich gemacht, wirklich und wahrhaftig glücklich. Mutter wird dich schrecklich vermissen. Aber das ist noch nicht alles. Was du mir gegeben hast, sind nicht bloß Kleinigkeiten wie ein Dach über dem Kopf und das tägliche Brot. Du hast mir etwas Einzigartiges gegeben. Etwas, das kein anderer, nicht einmal mein eigener Vater mir geben konnte. Du hast mir die Kathedrale gegeben. Dafür danke ich dir. War jeglichen Triumphgefühls beraubt. Statt Zufriedenheit über die vollbrachte Tat zu empfinden, stand er nun Todesängste aus. In der Nacht träumte er von der Hölle. Furchtbar, was die Teufel alles mit den armen Seelen anstellen. Sie rösten sie in den Flammen des Höllenfeuers, stechen ihnen die Augen aus und säbeln den Männern mit scharfen Messern das Gemächt ab. Am nächsten Morgen kehrten sie nicht nach Earl's Castle zurück. Sie begaben sich stattdessen zu Bischof Walleran. Der rücksichtslose, verschlagene Bischof war William eigentlich immer suspekt. Doch ihr gemeinsamer Feind Philipp ließ sie immer wieder zusammenrücken. Was habt ihr hier zu suchen? Ich habe gestern die Stadt Kingsbridge niedergebrannt. Ich weiß. Ich bekomme hier die ganze Zeit nichts anderes zu hören. Was ist in euch gefahren? Habt ihr den Verstand verloren? Diese Reaktion kam für William völlig unerwartet. Ich habe euren größten Feind ruiniert. Und nun muss ich meine Sünden bekennen. Das wundert mich nicht. Es heißt, dass mehr als 100 Menschen in dem Feuer umgekommen sind. Ich bin zur Beichte bereit. Ich weiß nicht, ob ich euch Absolution erteilen kann. Wieso nicht? Ihr wisst, dass Bischof Henry von Winchester und ich uns wieder auf die Seite von König Stephan geschlagen haben. Ich glaube kaum, dass es der König gutheißen wird, wenn ich einem Verbündeten Mathildes die Absolution erteile. Verflucht nochmal, Walleran. Ihr wart es doch, der mich bewogen hat, das Lager zu wechseln. Dann wechselt ihr es eben noch einmal. Folgt meinem Beispiel und hört auf Bischof Henry. Der weiß, aus welcher Richtung der Wind weht. Soll das vielleicht heißen, dass ihr mir die Beichte abnehmt, wenn ich wieder zu Stephan überlaufe und ihm die Treue schwöre? Genau das wollte ich damit sagen. Einverstanden. Wenn ich nur schnell beichten kann. Na gut. Lasset uns beten. Noch während er hastig das Gebet sprach, spürte William die Last seiner Schuld weichen. Als er schließlich aus der Kapelle trat, war ihm die gehobene Stimmung so deutlich anzusehen, dass seine Männer lauthals ihre Freude bekundeten. Wir werden nach dem Willen Gottes verkündet durch den hochverehrten Bischof Walleran. künftig wieder für König Stefan kämpfen. Und das ist ein Grund für eine Feier. Stefan sollte mich jetzt in meiner Eigenschaft als Graf bestätigen. Sollte schon. Ob er es allerdings tut, ist eine andere Frage. Aber ich bin doch zu ihm übergelaufen. Richard von Kingsbridge ist ihm nie abtrünnig geworden. Ich glaube, ich habe dafür gesorgt, dass Richard uns nicht mehr in die Quere kommen kann. Ich habe gestern Alenas Lagerhaus in Brand gesteckt. Damit steht Richard ohne einen Heller da. Dann ist dadurch natürlich so etwas wie eine Lücke entstanden. Wie meint ihr das? Der Großteil der Wolle in dieser Grafschaft ist in diesem Jahr an Sie verkauft worden. Was aber wird nächstes Jahr? Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Bis auf Prior Philipp sind sämtliche Wollproduzenten in weitem Umkreis. Entweder Pächter des Grafen oder des Bischofs. Ihr seid, wenn schon nicht dem Namen nach, so doch zumindest faktisch, der Graf und ich bin der Bischof. Wenn wir unsere Pächter nun zwingen, ihre Fliese an uns zu verkaufen, dann haben wir 2/3 der gesamten Wollproduktion, die wir selbstverständlich in Shirey verkaufen. Und wir verdienen genauso viel Geld wie vor dem Alljener? Da habt ihr also Kingsbridge niedergebrannt, euren Erzfeind in den Ruin gejagt und euch außerdem noch eine neue Einnahmequelle verschafft. Nicht schlecht für einen einzigen Tag. Prior Philipp weinte bittere Tränen nach dem Massaker. Er fühlte sich ohnmächtig angesichts des allumfassenden Leids. Es war der junge Jack, der nun überall nach dem Rechten sah. Auf seine Veranlassung wurden die Toten in die Krypta getragen und die Verwundeten in den Schlafsaal der Mönche gebracht. Philipp, die Stadt muss unverzüglich wieder aufgebaut werden. Wir brauchen dich. Du musst einen Plan für die neue Stadt entwerfen. Diese Idee riss Philipp aus seiner lebenden Lethargie. 4 Tage lang arbeitete er unermüdlich an seinem Plan. Er besann sich auf das Gittermuster der Straßen in Winchester und entwarf das neue Kingsbridge nach den gleichen praktischen Erwägungen. Die neue Brücke soll an einem verkehrsgünstigeren Platz am unteren Ende der Hauptstraße entstehen. Die Hauptstraße führt hier dann gleich hinter der Brücke schnurgerade den Berg hinauf, an der Kathedrale vorbei und am anderen Ende der Stadt wieder hinaus. Eine 2. breite Straße wird hier vom Klostertor zu einem neuen Kai am Flussufer verlaufen. Unweit des neuen Kais wird ein ganz neuer Stadtteil für die Häuser der Armen entstehen, die auf diese Weise ein ganzes Stück flussabwärts vom Kloster angesiedelt werden und somit das Trinkwasser nicht mehr verunreinigen können. Innerhalb von 10 Tagen nach dem Feuer wurden auf den meisten Grundstücken bereits Holzhäuser errichtet. Und es dauerte keine weitere Woche, bis fast alle fertiggestellt waren. Mit der Zeit verlief das Leben in Kingsbridge wieder in geordneten Bahnen. Aber es hatte so viele Tote gegeben, dass Kingsbridge nur noch einer Geisterstadt glich. Die Arbeit an der Kathedrale wurde wieder aufgenommen. Und die Handwerker wandten sich auf ihrer Suche nach einem Baumeister instinktiv Alfred zu. Doch sein Verstand konnte sich mit dem seines Vaters nicht messen. Leidlich füllte er die Lücke aus, die durch Toms Tod entstanden war. Hättet ihr nicht lieber ein Gewölbe für die Kathedrale? Ja, schon. Aber wir haben uns für die Holzstücke entschieden, um Geld zu sparen. Dabei gibt es nur ein Problem. Eine Holzdecke kann abbrennen. Ein Gewölbe aus Stein ist feuerfest. Sind die Mauern denn stark genug, um das zusätzliche Gewicht zu verkraften? Wir müssten lediglich die Strebepfeiler verstärken, die dann etwas mehr hervorragen. Das ist alles. Und die Kosten? Auf lange Sicht kostet das natürlich mehr und es wird 3 oder 4 Jahre länger dauern, bis die Kirche fertig ist. Aber auf die Höhe eurer jährlichen Ausgaben hat das keinen Einfluss. Heißt das, wir müssen 1 Jahr länger warten, bevor wir den Gottesdienst wieder im Chorraum abhalten können? Nein. Ob Stein oder Holz, das macht keinen Unterschied. Wir können mit der Decke sowieso nicht vor nächstem Frühjahr beginnen, weil sich der Lichtgarten im Mittelschiff erst festigen muss, bevor wir ihn belasten können. Ich werde es mit den Brüdern in der Kapitelversammlung beraten. Aber mir jedenfalls gefällt euer Vorschlag. Ellens Kummer war unermesslich gewesen. Aber Martha schien ihr eine Stütze zu sein. Nur an jener hatte nichts mehr Freude. Nicht einmal das neue Haus hatte sie bauen wollen. Schließlich hatte Alfred ihr das Holz gebracht und ein paar Männer für die Arbeit zur Verfügung gestellt. Am Nachmittag traf ihr Bruder Richard ein. Er war Monate nicht in Kingsbridge gewesen. Richard hatte für König Stefan gekämpft. Nun konnte er nicht fassen, was er sah. William, dieser Teufel. Wir haben wieder ein neues Haus. Alfreds Leute haben es für mich gebaut. Aber es ist viel kleiner und liegt unten am neuen Kai. Und du? Was ist mit dir? Du bist so gut wie kahl und Augenbrauen hast du auch keine mehr. Man hat Feuer gefangen. Ja, hat doch nicht. Schneid dem Burschen ein Ohr ab! Nein! Lass ihn in Frieden. Tut ihm nicht mehr weh. Also dann? Beine auseinander. Nein, diesmal nicht. Trotzdem, ich bin froh, dass du gesund und munter bist. Ja. Weißt du, Stefan marschiert auf Oxford zu, wo Mathilde sich verschanzt hat. Der Krieg ist bald vorüber, aber ich brauche ein neues Schwert. Ich bin gekommen, um Geld zu holen. Und ich habe einen Bärenhunger. Du kannst mir gleich ein Stück Fleisch braten. Ich habe kein Fleisch. Na, dann geh halt und hol welches. Sei mir bitte nicht böse. Richard, meine gesamte Wolle ist bei dem Brand vernichtet worden. Aber ein bisschen Geld wirst du doch noch haben. Keinen roten Heller. Und wie soll ich dann weitermachen? Alfred kam auf sie zu. Sein buschiger Bart war voller Brotkrümel und in der Hand hielt er einen Kanten Pflaumenbrot. Probiert dies hier. Ich habe keinen Hunger. Was ist denn los? All jener hat mir soeben mitgeteilt, dass wir nichts mehr besitzen. Ihr begreift natürlich, was das für mich bedeutet. Meine Laufbahn als Ritter ist damit am Ende. Und ich werde es nie zum Grafen von Shiring bringen. Vielleicht heiratet Aljena ja einen reichen Mann. Ja, sie hat ihnen samt und sonders einen Korb gegeben. Vielleicht wiederholt einer von ihnen sein Angebot. Wir können ja all ihren zurückgewiesenen Verehrern einen Brief schicken und ihnen mitteilen, dass sie ihr gesamtes Geld verloren hat und nun bereit wäre, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Genug. Aljena, erinnert ihr euch noch daran, was ich euch vor einem knappen Jahr gesagt habe? Ich erinnere mich. Und ich hoffe, dass ihr euch an meine Antwort erinnern könnt. Ich liebe euch nach wie vor, Aljena. Ich möchte euch immer noch heiraten. Wollt ihr meine Frau werden? Nein! Den Abend verbrachten Richard und Aljena in ihrem neuen Haus. Du suchst dir besser jemanden, der sich um dich kümmert. Ich hab ja dich. Ich kann mich nicht um dich kümmern. Wieso nicht? Schließlich habe ich mich ganze 6 Jahre lang um dich gekümmert. Ich habe schließlich im Krieg gekämpft. Und du hast bloß Wolle verscheuert. Ach. Wie dem auch sei, du solltest Alfred nicht so voreilig den Laufpass geben. Um Himmels Willen, halt endlich den Mund. Was hast du denn an ihm auszusetzen? Ich habe überhaupt nichts an ihm auszusetzen. Verstehst du denn nicht? Es liegt an mir. Stimmt genau. Und ich kann dir auch sagen, weshalb. Du bist vollkommen selbstsüchtig. Du denkst bei allem zuerst an dich. Wie kannst du nur so etwas behaupten? Weil alles wunderbar wäre, wenn du Alfred nur heiraten wolltest. Aber was tust du? Du weigerst dich. Und wenn ich Alfred 10-mal heirate, dir ist damit noch lange nicht geholfen. Aber sicher? Wie das denn? Alfred will mich in meinem Kampf unterstützen, wenn ich sein Schwager werde. Wenig einschränken müsste ich mich schon, aber er hat mir ausreichend Mittel für ein Schlachtross, neue Waffen und meinen eigenen Knappen zugesichert. Aljena traf diese Demütigung wie ein Schlag. Richard hatte wie ein Pferdehändler um sie gefeilscht. Sie erhob sich und verließ das Haus, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren. Vor 7 Jahren hat mein Vater eine völlig vernünftige Heirat für mich arrangiert. William Hamley war weder alt, noch hässlich, noch arm. Ich möchte mit dir reden. Bist du gekommen, um noch einmal über die Heirat zu sprechen? Ich weiß nicht, was dich so gegen mich aufgebracht hat. Doch was immer es war, dein Urteil war voreilig. Das war der Anfang allen Übels. Unsere Burg wurde angegriffen. Mein Vater ins Gefängnis geworfen. Mein Bruder und ich der Armut preisgegeben. Selbst der verheerende Brand in Kingsbridge und Toms Tod sind im Grunde nur auf meine Halsstarrigkeit zurückzuführen. Und nun sträube ich mich schon wieder gegen eine ganz und gar vernünftige Heirat. Was machst du denn hier? Plötzlich stand Jack vor ihr. Ohne dass sie es gemerkt hatte, war jener zum Friedhof gelaufen und fand sich vor Toms Grab wieder. Ich glaube, ich werde Alfred heiraten. Wie vor den Kopf geschlagen, starrte Jack ihr ins Gesicht. Dann malte sich Trauer in seine Züge. Eine uralte, weise Traurigkeit. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, besann sich zögerte und sprach es endlich doch aus. Ich hoffe, dass wir uns nie wieder begegnen. Jack hat sich aus dem Kloster geschlichen und ist überdies noch im Gespräch mit einer unverheirateten Frau gesehen worden. Seine Übertretung kam am darauffolgenden Tag im Kapitel zur Sprache. Und man beschloss, ihn unter Hausarrest zu stellen. Er durfte sich jetzt nur in Begleitung eines Mönches von einem Klostergebäude zum anderen bewegen. Jack verbrachte seine Strafe mit Lesen und Grübeln. Aber so recht konnte er sich auf nichts konzentrieren. Tage später sprach ihn einer der Klosterdiener an, der gerade die Schreibstube ausfegte. Dann gibt es in eurer Familie ja bald ein großes Fest. Wie das, Josef? Weißt du es denn nicht? Dein Bruder heiratet. Ich habe keinen Bruder. Also dein Stiefbruder. Nein, davon hatte ich keine Ahnung. Wen heiratet er denn? Diese Aljena da. So, so. Ja, wo sie doch immer so stolz und hochnäsig war, bis sie bei dem Brand alles verlor. Wann? Weißt du wann? Morgen. Morgen schon? Bis jetzt hatte Jack nie ernsthaft daran geglaubt, dass es tatsächlich so weit käme. Nun traf ihn die Wirklichkeit mit der Wucht eines Holzhammers. Geht ihr etwa? Ich dachte, ihr müsst hierbleiben, bis der Zerkater euch holen kommt. Der Zerkater kann mir den Buckel runterrutschen. Als er den Ostflügel des Kreuzgangs betrat, geriet er in Prior Philipps Blickfeld, der gerade von der Baustelle kam. Jack, was treibst du da? Du stehst doch unter Hausarrest. Aber Jack stand jetzt nicht der Sinn nach klösterlicher Disziplin. Er schenkte dem Prior keine Beachtung, entfernte sich in entgegengesetzter Richtung und strebte einem anderen Ausgang zu. Wieder ließ ihn das Glück im Stich. Denn im gleichen Augenblick kam ihm Bruder Pierre, der Zerkator, gefolgt von seinen beiden Stellvertretern entgegen. Halte diesen Novizen auf, Bruder Zerkator! Pierre streckte seine Arme aus, um Jack den Weg zu versperren. Halt! Doch der stieß ihn beiseite. Pierre, rot vor Zorn, riss Jack an der Kutte. Aber der entwand sich dem Zugriff. Dann warfen sich die beiden Stellvertreter auf Jack. Lass mich los, ihr Idioten! Ein solches Verhalten dulde ich nicht. Bei niemandem. Du bist ein Novize und du wirst mir gehorchen. Steckt ihn in den Kerker. Nein, das könnt ihr nicht! Das kann ich sehr wohl. Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Mach die Tür auf! Die darf Alfred nicht heiraten! Die darf Alfred nicht heiraten! Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Oh, bitte lass mich hier raus! Der Kerker war ein kleiner, fensterloser Raum unterhalb des Dormitoriums und neben den Latrinen. Der Steinboden war feucht. Die Wasserrinne, die vom Mühlteich durch das Klostergelände zu den Latrinen führte, verlief unterhalb der Zelle. Ein Loch in einer Ecke war der direkte Zugang zu dem unterirdischen Kanal. In den frühen Morgenstunden fand Jack trotz seines Kummers endlich Schlaf. Am nächsten Tag hielt der Knappe zur Belohnung für den rubintragenden Rebstock beim König um die Hand der Prinzessin an. Der König lehnte dieses Ansinnen ab. Und dem Knappen wollte Schier das Herz brechen. Noch denselben Tag ritt er auf seinem Pony fort und verließ das Land. Doch er schwor, eines Tages zurückzukehren und die schöne Prinzessin noch am gleichen Tag zu ehelichen. Geht es weiter? Mit einem Ruck fuhr er hoch. Jemand war in seiner Zelle. Wer ist da? Es war Stockfinster. Ich bin's. Du brauchst keine Angst zu haben. Mutter? Wie bist du hier hereingekommen? Ich bin durch den Kanal getaucht. Woher hast du das gewusst? Dein Vater hat 10 Monate in dieser Zelle verbracht. Mein Vater? In dieser Zelle? 10 Monate? Ja. Damals hat er mir alle seine Geschichten und Lieder beigebracht. Man hat ihn hier eingesperrt? Man hat ihn gefangen genommen. Und nach Kingsbridge gebracht. Etwa ein Jahr lang hat er in den Ställen gearbeitet und dort haben wir uns kennengelernt. Ich habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt. Er sang wie ein Vogel. Jack nahm seine Mutter in die Arme. Sie zitterte vor Kälte. Zeig mir, wie ich herauskomme. Gib mir deine Hand. Ich helfe dir. Aljena! Ja? Mach auf! Ich bin's, Jack. Jack. Was willst du hier? Ich muss dich unbedingt sprechen. Ich heirate heute. Ich weiß. Du darfst ihn nicht heiraten. Ich muss aber. Er wird dich kreuzunglücklich machen. Ich bin schon kreuzunglücklich. Bitte schau mich an. Sag mir, warum du das tust. Warum sollte ich? Warum? Ach, weil ich Angst habe. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und schluchzte. Er legte seine Wange an ihren Kopf. Ich bin jetzt da. Er neigte den Kopf und küsste sie auf den Mund. Wie sanft sich seine Lippen auf ihrem Mund anfühlten. Sie schürzte die Lippen ein wenig, nur kurz, wie als Echo auf seinen Kuss. Küss mich. Und jetzt? Jetzt werde ich Alfred heiraten. Warum? Weil ich muss. Ich bin arm. Ich muss an Richard denken, an meinen Vater, den Schwur. Nein! Doch, Jack. Doch. Dann muss ich jetzt gehen. Ja. Geh. Wünsch mir wenigstens alles Gute, ja, Jack? Alles Gute. Damit ging er. Toms ehemaliges Haus gehörte nun Ellen. Aber da es gleichzeitig auch Alfreds Zuhause war, wimmelte es dort an diesem Morgen von Menschen, die unter Anleitung von Alfreds 13-jähriger Schwester Martha den Hochzeitsschmaus vorbereiteten. Jacks Mutter sah betrübt zu. Alfred war am Fluss zum Baden. Die Frauen badeten einmal im Monat, die Männer nur Ostern und Michaeli, allenfalls noch am Morgen ihrer Hochzeit, wie es der Brauch wollte. Als Jack das Haus betrat, verstummte jede Unterhaltung. Was hast du jetzt vor, Jack? Alfred heiratet sie nur, um mir eins auszuwischen. Das kann sein, ja. Ich muss fort aus Kingsbridge. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie meine Flucht entdecken. Martha? Ja, Mutter? Geh und sattel mein Pferd. Pack ein paar Kleidungsstücke ein und etwas Proviant. Ja, sofort. Jack? Jack, hier, nimm diesen Beutel. Das Geld wird für das Nötigste reichen. Wo willst du hin? Wo erzählen die Spielleute ihre Geschichten? Auf der Pilgerstraße nach Santiago de Compostela. Dann gehe ich nach Spanien. Das ist ein weiter Weg, Jack. Ich habe Zeit. Mehr als genug. Sie schlang die Arme um ihn und drückte ihn an sich. Komm bitte wieder, Jack. Ich komme bestimmt wieder. Wenn dir das Geld ausgeht, bevor du Arbeit findest, dann verkauf das Pferd, nicht das Werkzeug. Ich liebe dich, Mutter. Pass auf dich auf, mein Junge. Martha stand zwischen Jack und der Tür und die Tränen liefen über ihr Gesicht. Er umarmte sie und sie drückte ihn fest an sich. Das Pferd ist gesattelt, Jack. Hier. Vergiss deine Tasche mit dem Werkzeug nicht. Danke, Martha. Komm zurück! Irgendwann! Doch Jack hörte sie nicht mehr. Er trabte schon die Straße hinunter. Alfred, Sohn von Tom Bilder, ich nehme dich zu meinem Gemahl und gelobe, dir treu zu sein, heute und immer da. Aljena, ich nehme dich zu meiner Frau und gelobe, dir treu zu sein, heute und immer da. Ellen ist da. Hiermit erkläre ich euch, Alfred und Aljena, vor Gottes Angesicht zu Mann und Frau. Und möge der Segen... Ich verfluche diese Ehe! Und möge der Segen... Oh mein Gott! Aljena drehte sich um. Ellen stand hinter ihr. In der einen Hand hielt sie einen lebendigen Hahn, in der anderen ein langes Messer. Blut tropfte vom Messer und Blut schoss aus dem Hals des Tieres. Kummer und Sorge beschwöre ich auf diese Ehe herab. Unfruchtbar soll sie sein. Bitterkeit und Hass sollen niemals von ihr weichen. Sie warf den Hahn hoch. Die Leute duckten sich, nur Aljena stand still wie vom Donner gerührt. Der Hahn verspritzte sein Blut und landete auf Alfred. Dann plumpste das grausam verstümmelte Tier zu Boden. Als alle wieder aufblickten, war Ellen verschwunden. Das Hochzeitsmahl war in gedrückter Stimmung verlaufen. Nun saß Alfred auf dem Bettrand und zog seine Stiefel aus. Zieh dein Unterzeug aus. Ich habe ein Recht darauf, die Brüste meiner Frau zu sehen. All jener zögerte, aber schien unklug, ihm seine allererste Bitte abzuschlagen. Gehorsam zog sie das Hemd über den Kopf. Jetzt leg dich hin. Zier dich nicht so. So ist es gut. Sie fühlte sich den Tränen nahe. Dass sie nicht viel Gefallen daran finden würde, war ihr von vornherein klar gewesen. Mit so viel Grobheit allerdings hatte sie nicht gerechnet. Herr im Himmel, du liegst da wie ein Brett, das einem die Lust vergeht. Da könnte man sich ebenso gut über eine Leiche hermachen. Ich weiß ja überhaupt nicht, was ich zu tun habe. Andere Mädchen genießen es, du blöde Kuh. Du bist nichts wert, du bist verflucht. Zur Frau taugst du nicht, also hast du auch in meinem Bett nichts zu suchen. Du kannst da wie ein Hund auf dem Boden schlafen. Den ganzen Winter über bereitete die Baustelle Philipp große Sorgen. Er hatte aus Geldmangel die Hälfte der Bauleute entlassen müssen und damit war auch die Einwohnerzahl der Stadt gesunken. Dies wiederum hatte zur Folge, dass der Sonntagsmarkt kleiner wurde und die Einkünfte aus den Standmieten zurückgingen. Kingsbridge geriet allmählich ins Abseits. Darüber hinaus fehlten Philipp seine Arbeitspartner und Freunde Tom und Jack mehr denn je. Einen neuen Baumeister hatte der Prior noch nicht eingestellt. Bisher kam Alfred mit den verbliebenen Arbeitskräften noch zu Rande. Eines Morgens, kurz nach Weihnachten, sprach Alfred beim Prior vor. Wir haben einen milden Winter. Wir können früher als sonst wieder mit der Arbeit beginnen. Dann kann das Deckengewölbe noch im Sommer errichtet werden. Ja. Sobald es fertig ist, kann das Chorhaus benutzt werden. Und Kingsbridge wäre keine Domstadt mehr ohne Dom. Das Chorhaus war der wichtigste Teil der Kirche. Er barg in seinem hinteren, Presbyterium genannten Ende, den Hochaltar und die heiligen Reliquien, während vorne im Chor, wo die Mönche saßen, die meisten Gottesdienste stattfanden. War das Chorhaus erst einmal geweiht, so hatte die Baustelle sich in eine Kirche verwandelt, wenn auch nur in eine unvollendete. Könnte bis Pfingsten fertig sein. Das Gewölbe ist der schwierigste Teil und erfordert größtes handwerkliches Geschick. Angenommen, ich könnte euch noch einige Mönche zur Verfügung stellen, was würde das bringen? Nicht viel. Wir bräuchten mehr Steinmetze. Einen oder zwei kann ich euch vielleicht noch verschaffen. Ich weiß nicht. Ich werde mit meinen Männern darüber reden. Heute noch? Heute noch. Eigentlich wäre es all jenes Aufgabe gewesen, Alfred das Haus zu führen. Die meiste Arbeit tat jedoch Martha. Die drei bildeten eine recht trübselige Familie. Den ganzen Winter über fühlte sich Alina krank. Die Nächte verbrachte sie in ihren Mantel gehüllt, auf dem Boden vor Alfreds Bett. Dennoch schien sie zuzunehmen. Ihre Brüste waren größer, ihre Hüften breiter, die Taille runder geworden. Sie war schwanger. Das Schlimmste daran war, dass sie und Alfred sich nicht ein einziges Mal geliebt hatten. Nach jener schrecklichen Hochzeitsnacht hatte er es noch dreimal versucht, aber jedes Mal war er vollkommen unfähig gewesen. Das Kind, das sie unter dem Herzen trug, war nicht von ihm. Und das würde sie nicht vor ihm verbergen können. William Hamley und seine Ritter erreichten Walorans Palast mit einem hoch mit Wollsäcken beladenen Ochsenkarren. Die Schafschuhe hatte begonnen. Und William und Walloran kauften den Bauern ihre Ware zu den niedrigen Vorjahrspreisen ab. Es war ihnen nicht schwer gefallen, die Pächter zum Verkauf ihrer Wolle zu bewegen. Anfangs hatten ein paar Bauern sich der Aufforderung widersetzt. Sie wurden davongejagt und ihre Höfe niedergebrannt. Danach begehrte niemand mehr auf. Walloran saß in der Mitte des Saales, die knochigen Arme und Beine in merkwürdigem Winkel abgespreizt, als habe man ihn dort wie eine Puppe fallen gelassen. William, was verschafft mir die unerwartete Ehre? Ehrwürdiger Bischof, ich kam, um euch zu sagen, dass meine Geduld zu Ende ist. Seit dem Tod meines Vaters sind fast 3 Jahre vergangen. Doch König Stefan hat mich noch immer nicht als Graf von Shiring bestätigt. Ich finde das empörend. Ich stimme euch aus vollem Herzen zu. Das freut mich, denn ihr werdet deshalb etwas unternehmen müssen. Mein teurer William, ich kann euch nicht zum Grafen machen. Der Bruder des Königs hört auf euch. Und was soll ich ihm sagen? Dass William Hamley dem König gute Dienste geleistet hat? Wenn es stimmt, so weiß es der König bereits. Und wenn es nicht stimmt, weiß er es auch. Ihr seid es mir schuldig, Walleran Bigot. Ich schulde euch gar nichts. Selbst wenn ihr hin und wieder meine Wünsche erfüllt habt, so behieltet ihr doch stets eure eigenen Ziele im Auge. Dankbarkeit schulden wir einander gewiss nicht. Aber ich habe eine Idee. Lest das hier. An den geheiligten, hochgnädigen Bischof. Das Schreiben stammt von Prior Philipp. Er teilt mir mit, dass das Chorhaus der neuen Kathedrale bis Pfingsten fertiggestellt sei und hat doch tatsächlich die Frechheit, mich darum zu bitten, die Messe zu lesen. Wie hat er denn das schon wieder geschafft? Ich dachte, er hätte die Hälfte seiner Bauleute entlassen. Der Mann fällt doch immer wieder auf seine Füße, gleichgültig, was auch geschieht. Und eure Idee? Wäre es nicht ein schöner Dämpfer für Prior Philipp, wenn ihr ausgerechnet zu Pfingsten als Graf bestätigt würdet? Für mich allein wollt ihr nichts unternehmen. Aber wenn ihr Philipp damit kränken könnt, tut ihr es doch. Ich kann überhaupt nichts für euch tun. Aber ich werde mit Bischof Henry darüber reden. Ich danke euch. Der Frühling war kalt und trübe in diesem Jahr. Und am Pfingstsonntag regnete es. Aliena war in der Nacht mit Schmerzen aufgewacht, die sie nun nicht mehr in Ruhe ließen. Sie kamen und gingen wieder und wieder. Was hast du? Rückenschmerzen. Martha nahm einen heißen Stein vom Feuer. Sie wickelte den Stein in ein altes, vermengtes Leder und drückte ihn Aljena in den Rücken. Der Schmerz ließ sofort nach. Die Glocke läutete und rief die Bevölkerung der Stadt zur Pfingstmesse in den neuen Chorraum. Martha schlüpfte in ihre Stiefel und sah Aljena auffordernd an. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Mir geht's einfach zu schlecht. Schade, dass du nicht mit kannst. Ich werde für dich beten, Aljena. Danke, Martha. Martha verließ das Haus. Aljena legte sich wieder auf Alfreds Bett und schob sich den Stein unter den Rücken. Da spürte sie plötzlich, wie eine warme Flüssigkeit über die Innenseite ihrer Schenkel rann. Wie der Blitz fuhr sie hoch und setzte sich kerzengerade auf. Ihre Fruchtblase war geplatzt. Das Kind kam. Ich muss zur Kirche gehen und jemand holen. Sie torkelte die schmutzige Straße entlang. An der Klosterpforte wurde sie von der nächsten Wehe heimgesucht. Sie musste sich an die Mauer lehnen und die Zähne zusammenbeißen. Als der Schmerz nachließ, betrat sie den Kirchhof. Fast die gesamte Bevölkerung der Stadt drängte sich unter dem hohen, just vollendeten Gewölbe des Chorhauses. Sie hatte die Kathedrale noch nicht erreicht, da erhob sich Walleran Bigot und setzte zu einer Rede an. Dass neben ihm William Hamley stand, kam Aljena wie ein Albtraum vor. Hiermit verkünde ich euch mit Stolz und großer Freude, dass Stefan, unser gnädiger Herr, Lord William zum Grafen von Shiring ernannt hat. Aljena vergaß vor Entsetzen, Schmerz und Angst. 6 Jahre lang, seit jenem schrecklichen Tag, da sie ihren Vater im Verlies zu Winchester besucht hatte, war ihr ganzes Leben von dem Ziel beherrscht gewesen, wieder in den Besitz des Familienerbes zu gelangen. Schwört bei Gott dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ihr nicht eher ruhen werdet, bis Richard wieder Graf von Shiring ist. Sie und ihr Bruder hatten Raub und Vergewaltigung, Feuersbrunst und Bürgerkrieg überstanden. Und mehrere Male schien der Lohn für all ihre Mühen in greifbare Nähe gerückt. Jetzt, auf einmal, war alles verloren. In Kingsbridge war kaum einer, der nicht unter William gelitten hatte. Und alle lebten in Furcht vor ihm. Prior Philipp erhob sich schwer und stimmte den Choral an. Da wurde die Aufmerksamkeit der Menschen in der Kirche auf einmal von einem seltsamen Geräusch abgelenkt, das wie entferntes Donnergrollen klang. Alles starrte jetzt nach oben. Auch von den Seitenschiffen aus versuchten die Menschen unter den Rundbogen hindurchzuschauen und verrenkten die Hälse. Zwischen zwei Fenstern des Obergartens bildete sich ein Riss. Mit einem Mal herrschte ein unbeschreibliches Durcheinander. Wer konnte, wandte sich zur Flucht. Noch während die Menschen versuchten, ins Freie zu gelangen, riss das Deckengewölbe und klaffte handbreit auseinander. Jeder versuchte, den herabfallenden Steinen auszuweichen, stieß andere rücksichtslos beiseite und trampelte über die zu Boden gestürzten. Weiter hinten, wo die Mönche versammelt waren, schien das Gewölbe noch zu halten. Kommt hierher! Doch niemand achtete auf Philipp. Wie gelähmt starrte Philipp auf die Reste seiner Kathedrale. Der Boden der Kirche war ein einziger Stein- und Schutthaufen übersät mit Toten und Verwundeten. Philipps Augen füllten sich mit Tränen. Das habt ihr nun von eurer verdammten Überheblichkeit, Philipp. Philipp drehte sich um und erkannte Bischof Wallerum. Er brachte keinen Ton heraus. Ihm war, als habe man ihm ein Messer zwischen die Rippen gestoßen. Geht mir aus dem Weg! Die quälende Frage nach dem Schuldigen musste später geklärt werden. Fürs Erste galt es, die Verletzten zu versorgen und die Verschütteten zu bergen. Mit einem Satz erreichte Philipp den Altar und sprang hinauf. Hört mir zu! Wir müssen uns um die Verwundeten kümmern, die Verschütteten befreien und schließlich die Toten bestatten. Philipp erkannte unter den Umstehenden Alfred. Alfred Bilder ist für die Beseitigung der herabgestürzten Steine und die Bergung der Verschütteten zuständig. Ich fordere alle Steinmetze, Maurer und Zimmerleute auf, ihm zur Hand zu gehen. Jawohl. Zu Philipps Erleichterung war auch sein alter Freund und Vertrauter Milius unverletzt. Bruder Milius sorgt dafür, dass die Toten und Verwundeten aus der Kirche geschafft werden. Bruder Randolph wird sich der Verwundeten annehmen. Fangen wir an. Die Bergungsarbeiten waren in vollem Gange, als man auf einmal das Schreien eines Babys vernahm. Die Stimme schien unter einem gewaltigen Trümmerhaufen hervorzudringen. Hier herüber! Darunter muss es sein. Ein kleines Kind. Es lebt. Wie gebannt lauschten alle dem Schreien. Es musste sich in der Tat um ein sehr kleines Kind handeln. Ein Säugling. Bestimmt noch keinen Monat alt. Ihr habt recht. Schieben wir erst einmal die größten Steine weg. Philipp half bei der Räumung nach Kräften mit. Plötzlich hörte das Weinen auf. Die Männer hielten inne und lauschten. Doch es kam kein Laut mehr. Mit finsterer Entschlossenheit setzten sie ihre Arbeit fort. Dann war der Schuttberg endlich weit genug abgetragen. Unter den Trümmern hatte sich tatsächlich eine Art Hohlraum gebildet. Schon kroch einer der Helfer vorsichtig in das freigelegte Loch. Jesus Maria. Was ist los? Ist das Kind wohlauf? Kann ich nicht genau sagen. Philipp stieg nun selbst in die Öffnung. Das Kind war nackt und wie es aussah, gerade erst geboren. Die weiße Haut war verschmiert mit Blut und Trümmerstaub. Es lag am Busen einer Frau und saugte gierig. Der Säugling hatte karottenrotes Haar. Die Frau blickte zu Philipp auf und verzog die Lippen zu einem schwachen Lächeln. Es war Aljena. Aljena kehrte gar nicht erst in Alfreds Haus zurück. Das Kind ist nicht von mir. Seht euch nur den karottenroten Schopf an. Das ist Jacks Haarfarbe. Abgesehen davon, dass er die beiden nicht mehr in seinem Haus duldete, tat Alfred weder dem Kind noch Aljena etwas an. Aljena zog wieder zu ihrem Bruder in das Haus im Armenviertel. Sie war froh darüber, dass sie nicht mehr vor Alfreds Bett auf dem Fußboden schlafen musste wie ein Hund. Vor allem aber war sie stolz auf ihren kleinen Sohn. Und ganz hingerissen von ihm. Seine roten Haare, die blauen Augen und seine wunderbar weiße Haut erinnerten sie lebhaft an Jack. »79 Menschen waren bei dem Unglück umgekommen. Aus welchem Grund die Kirche aber eingestürzt war, wusste niemand. Alfred zog mit all seinen Maurern nach Scheiring, wo er fortan Steinhäuser für die wohlhabenden Städter baute.« Auch die anderen Handwerker kehrten Kingsbridge den Rücken. Es kamen auch keine freiwilligen Helfer mehr an den Sonntagen. Der Markt beschränkte sich auf ein paar lustlos zusammengezimmerte Stände. Richard verpachtete sein Schlachthaus an einen Bauern. Ohne Alfreds Unterstützung konnte er nicht mehr die Existenz eines Ritters führen, was, nachdem William Graf geworden war, ohnehin keinen Sinn mehr ergab. Ellen! Ich möchte gerne meinen Enkel sehen. Aber woher weißt du... Oh, so etwas spricht sich herum. Selbst draußen im Wald. Hübsch. Hübsch. Da besteht kein Zweifel, wer der Vater ist. Ellen war jetzt 35 Jahre alt. Sie wirkte jung und gesund. Das Leben in den Wäldern schien ihr zu bekommen. Du siehst gut aus. Ihr fehlt mir. Aber Aliena, du vergeudest hier dein Leben. Wie meinst du das? Du solltest hier raus und Jack suchen. Ich habe keine Ahnung, wo er sich befindet. Ich weiß es. Also zumindest weiß ich, wo er hin wollte. Wohin? Nach Santiago de Compostela. Er hofft, auf der Reise mit Spielleuten ins Gespräch zu kommen und etwas über seinen Vater zu erfahren. Ich würde ihm gerne nachreisen. Aber ich habe kein Geld für eine solche Pilgerfahrt. Was ist denn aus eurem großen Schlachtross geworden? Das haben wir noch. Ja, dann verkauf es. Das kann ich nicht. Es gehört doch Richard. Auch verflixt und zugenäht, Aliena. Wer hat es denn gekauft? Er wird sich furchtbar ärgern. Umso besser. Hoffentlich ärgert er sich so sehr, dass er zum ersten Mal in seinem Leben richtig arbeitet. So eine Reise ist natürlich nicht ungefährlich. Das macht mir die geringsten Sorgen. Ich kann, weiß Gott, auf mich aufpassen. Ellen hatte Aliena nach Wareham begleitet, wo sich Aliena zwei Mönchen anschloss. Die frommen Brüder wollten ihre Güter in der Normandie aufsuchen. Gemeinsam bestiegen sie ein Schiff. Die stämmige schwarze Stute, die Aliena in Schiring erworben hatte, hatte noch nie das Meer gesehen und weigerte sich, die Laufplanke zu betreten. Die beiden Mönche boten jedoch begeistert ihre Hilfe an und mit vereinten Kräften schoben sie das Tier schließlich an Bord. Heilung, meine Damen! Die Flut kommt! Aliena nahm ihren Sohn in die Arme und gab Ellen einen Kuss. Ich danke dir. Alles wird jetzt gut. Viel Glück! Das Schiff legte ab und Aliena winkte, bis Ellen nur noch als kleines Pünktchen am Quai wahrzunehmen war. Sie hatten die Bucht noch nicht verlassen, als Regen einsetzte. Aliena hockte sich in den Frachtraum zu den Pferden und der Ladung. Obwohl sie auch dort nicht gänzlich vor dem Wetter geschützt war, immerhin konnte sie das Kind unter ihrem Umhang warm und trocken halten. Das Wiegen des Schiffes schien ihm zu bekommen. Er schlief bald ein. Am nächsten Tag legten sie in Barfleur an. Einen ganzen Tag lang lief sie durch die Straßen und fragte Gastwirte und Baumeister nach Jack. Doch niemand konnte sich an ihn erinnern. Schon am nächsten Morgen schloss sich Aliena einem Messerhändler mit seiner Familie an. Sie machten sich gemeinsam nach Spanien auf. In Tours wurde der Kleine krank. Die Stadt war wohlhabend, schmutzig und dicht bevölkert. In Schwärmen huschten die Ratten um die riesigen Kornspeicher am Loa-Ufer. Die Stadt war mit Pilgern überfüllt. Das Fest des heiligen Martin, des ersten Bischofs der Stadt, stand unmittelbar bevor. Viele Leute strömten in die Abteikirche zu seinem Grabmal. Aliena musste froh sein, in einer baufälligen, verdreckten Kaschemme am Fluss Unterschlupf zu finden. Durchs Fenster drang der Gestank vom Fluss und über die Stiege krochen die üblen Gerüche aus der Taverne. Ein widerwärtiger Dunst von verschüttetem Wein und ranzigem Fett. Das Kind wimmerte. Ein armseliges, schwaches Klagen, das ganz und gar nichts zu tun hatte mit dem kräftigen, fordernden Gebrüll, das sie von ihm gewohnt war. In der Taverne arbeitete ein nettes junges Mädchen. Sie haben nach mir gerufen? Ja, mein Kind ist krank. Ich möchte dich bitten, zum Kloster zu laufen und geweihtes Wasser für es zu holen. Jawohl, ich will sogleich losgehen. Das Mädchen kehrte in Begleitung ihrer Mutter zurück. Die Frau verbrannte ein Büschel getrockneter Kräuter in einer Eisenschüssel. Es entwickelte sich ein beißender Rauch, der die üblen Gerüche im Zimmer aufzusaugen schien. Das Kind wird viel Durst haben. Gebt ihm die Brust, so oft es danach begehrt. Und trinkt auch selbst viel, sodass ihr immer genug Milch habt. Mehr könnt ihr nicht tun. Wird er wieder gesund werden? Das kann ich euch leider nicht versprechen, meine Liebe. Bei so kleinen lässt es sich nicht vorhersagen. Normalerweise überleben sie solche Sachen. Aber manchmal eben auch nicht. Ist es euer erstes? Ja. Dann denkt daran, Es muss ja nicht das Einzige bleiben. Im weiteren Verlauf des Tages schien sich der Zustand des Säuglings zu verschlechtern. Adela stillte ihn, wenn er weinte, sang ihm etwas vor, wenn er wach lag, und kühlte ihn mit heiligem Wasser, wenn er schlief. Er suchte immer wieder ihre Brust, hatte jedoch wenig Ausdauer beim Saugen. Gegen Morgen atmete der Kleine flacher und zappelte nicht mehr. Auch das klägliche Wimmern hörte auf. Alena aber war vor Erschöpfung eingeschlafen. Ein großer Lärm ließ sie hochfahren. Die Sonne war aufgegangen und kalte Furcht ergriff Alenes Herz. Das Kind rührte sich nicht. Seine Miene war friedlich und entspannt. Sie berührte seine Brust. Wach auf, bitte. Der Kleine war weder warm noch kalt. Da schlug der Knabe mit einem tiefen Seufzer, der den ganzen kleinen Körper durchschüttelte, die Augen auf. Und Alena wäre vor Erleichterung fast in Ohnmacht gefallen. Oh Gott. Er war wieder gesund. Das Fieber war verflogen. Die Schmerzen auch. Sie legte ihn an die Brust und er saugte gierig. Alena erreichte Santiago de Compostela am Weihnachtstage und ging ohne Umschweife zur Kathedrale, um an der Christmette teilzunehmen. Sie mahnte sich selbst zur Geduld. Schließlich war Jack nicht sonderlich fromm und ging eigentlich nur dann in die Kirche, wenn er dort arbeitete. Eine Frau hatte Alena beobachtet. Sucht ihr was? Ich suche den Vater meines Kindes, Jack Fitzjack. Der Kleine hat eine unglaubliche Ähnlichkeit mit seinem Vater. Ihr kennt ihn? Er war im Mittsommer herum hier, aber er ist nicht lange geblieben, tut mir leid. Er wollte nach Toledo. In Toledo erfuhr Alena, dass Jack mittlerweile nach Paris unterwegs war. Aber sein Vorsprung war ziemlich geschmolzen. Lediglich einen Monat war er noch voraus. Von Paris aus wurde Alena in das kleine Städtchen Saint-Denis geschickt. Jack war vor kurzem in Saint-Denis eingetroffen. Wo immer er arbeitete, um sich ein wenig Geld zu verdienen, überall hatte man ihm von der neuen Kathedrale in Saint-Denis erzählt. Das Innere der Kathedrale war atemberaubend. Jack war geblendet. So viel Licht strömte durch die Ostfenster herein. Aber erst nachdem er aus dem Seitenschiff in die Vierung getreten war, erkannte Jack, woher das Licht kam. Es schien durch mehrere Reihen hoher Fenster, von denen einige aus Buntglas waren. Die Strahlen füllten das weite, leere Kirchenschiff mit Wärme und Licht. Jack senkte den Kopf und verschaffte seinem schmerzenden Nacken Erleichterung. Ihm war, als wäre er gerade zum König gekrönt worden. Nach diesem Vorbild werde ich meine Kathedrale bauen. Alena beschattete ihre Augen mit der Hand. Das Sonnenlicht, das durch die Ostfenster der Kirche drang, nahm ihr die Sicht. Da trat aus dem bunten Feuer aus Sonnenstrahlen eine Gestalt. Sie kam näher. Und Alena erkannte, dass es Jack war. Sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe. Bist du es wirklich? Ja. Ja, ich bin's wirklich. Jack drückte sie mitsamt dem Kleinen an sich. Was tust du hier? Ich suche dich. Du suchst mich? Aber wie hast du mich gefunden? Ich bin deinen Spuren gefolgt. Wie lange bist du schon unterwegs? Ein Dreivierteljahr. Aber warum? Weil ich dich liebe. Ich liebe dich auch. Wirklich? Immer noch? Oh ja, immer noch. Er beugte sich vor über das Kind und küsste sie sanft auf den Mund. Die Berührung seiner Lippen machte Alena schwindeln. Wie heißt das Kind? Er hat noch keinen Namen. Wieso nicht? Er muss doch mindestens ein Jahr alt sein. Ich wollte dich erst fragen. Mich? Wieso nicht Alfred? Das ist doch Sache des Vaters. Willst du damit sagen, es ist mein Kind? Schau ihn dir an. Gütiger Gott, das ist mein Sohn? Alena betrachtete ihn voller Bangigkeit, während er die Neuigkeit zu bewältigen suchte. Jack schaute das Kind nochmal an und endlich lächelt er. Unser Sohn? Ich freue mich so. Endlich wird alles wieder gut. Sie verließen die Kirche und traten auf den belebten Marktplatz hinaus. Immer noch benommen von ihrem gemeinsamen Glück. Sie gingen zum Bäcker und zum Weinhändler und kauften bei einer Meierin auf dem Marktplatz auch noch ein Stück Käse. Dann bestiegen sie ihre Pferde und ritten zum Dorf hinaus den Feldern zu. Wie kommt Alfred mit dem Dombau zurecht? Oh, du weißt es ja noch gar nicht. Es gab ein schreckliches Unglück. Das Dach der Kathedrale ist eingestürzt. Was? Wie konnte das passieren? Ja, das weiß niemand. Sie hatten rechtzeitig für Pfingsten 3 Joche überwölbt und dann kam während des Gottesdienstes alles herunter. Unzählige Menschen sind dabei gestorben. Das ist ja entsetzlich. Wie hat Prior Philipp das verkraftet? Schlecht. Er hat den Dombau aufgegeben. Er scheint all seine Tatkraft verloren zu haben. Kingsbridge verwandelt sich wieder in das verschlafene Dorf zurück, das es einmal war. Die schrecklichen Nachrichten aus Kingsbridge dämpften seine Hochstimmung. Schweigend banden sie die Pferde im Schatten einer Ulme fest und ließen sich am Ufer eines Bächleins nieder, das an einem grünen Weizenfeld entlangfloss. Schüchtern schnürte Aljena ihr Kleid auf und gab ihrem Kind die Brust. Als sie merkte, dass Jack sie dabei beobachtete, wurde sie rot. Weißt du schon, wie du ihn nennen möchtest? Vielleicht Jack? Meinen leiblichen Vater habe ich nie kennengelernt. Der Mann, der für mich am ehesten einem Vater gleichkam, war Tom Bilder. Wie wär's mit Tommy? Ja, Tommy. Er soll Tommy heißen. Besagter Tommy allerdings war, nachdem er sich satt getrunken hatte, der Bedeutung dieses Augenblicks gegenüber vollkommen unempfindlich und einfach eingeschlafen. Aljena legte ihn auf den Boden und schob ihm ein zusammengefaltetes Schultertuch als Kissen unter den Kopf. Dann sah sie wieder Jack an. Aljena breitete die Arme aus. Und er kam zu ihr und küsste sie. Es ist so lange her. Und dabei habe ich mich so nach dir gesehen. Jeden Tag nach dir gesehen. Wie bin ich froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Jack und Aljena lagen glücklich und unbeschwert auf dem freien Feld, während die Sonne auf sie herabschien und das Bächlein neben ihnen murmelte. Sie hatten sich so viel zu erzählen. Aljena lauschte gespannt den Abenteuern von Jack. Jack hatte auf seiner Reise zwar nicht die Spur seines Vaters wiedergefunden, dafür aber eine Menge über den Kirchenbau gelernt. Techniken, die in England noch gar nicht bekannt waren. Aljena befragte ihn aufs Genaueste über seinen Aufenthalt in Toledo. Jack hatte dort Freundschaft mit einem Sarazenen geschlossen. Ich mag euch, Jack. Ich hoffe, wir werden auf alle Zeiten gute Freunde bleiben. Das hoffe ich auch. Am meisten beeindruckte Aljena aber die Schilderung von Rashids Sammlung mechanischen Spielzeugs. Rashid besaß zum Beispiel ein wunderbares, mit Wasser betriebenes Uhrwerk, das die Tagesstunden mit absoluter Genauigkeit anzeigte. Einen Krug, der sich von selbst füllte und niemals überlief. Sowie eine hölzerne Frauenstatue, deren Augen aus einer Art Kristall waren, das in den warmen Tagesstunden Feuchtigkeit aufnahm und sie in der Abendkühle wieder von sich gab. Es sah dann so aus, als weine sie. Zum Abschied hatte Rashid Jack die Holzfigur geschenkt. Die hölzerne Dame hatte, seit Spanien hinter ihr lag, nicht mehr geweint. Von ihr trennen wollte er sich deshalb nicht. Als aber ein Steinmetz aus Saint-Denis ein Modell für ein Standbild der Jungfrau Maria suchte, brachte Jack ihm die hölzerne Dame in seine Bauhütte und ließ sie dort stehen. Die Fertigstellung der Kathedrale stand unmittelbar bevor. Alles, was Rang und Namen hatte, wurde geladen. Der König und die Königin von Frankreich hatten sich angekündigt, sowie 19 Erzbischöfe. Bis zum Sonnenaufgang hatte sich bereits eine große Menschenmenge vor der Kirche eingefunden. Nachdem Tommy gestillt war, schlossen sich auch Jack und Aljena der Menge an. Dank der erhöhten Stellung des Altars über der Krypta konnte Jack die Zeremonie von draußen verfolgen. Der König betrat die Kirche. Unmittelbar darauf erfolgte der Einzug der Bischöfe und Erzbischöfe, alle in goldbestickten, strahlend weißen Gewändern. Die Zuschauermenge geriet in Bewegung. Alles drängte sich vor. Die Bewaffneten des Königs schlugen die Leute mit Stöcken zurück. Das gefällt mir gar nicht. Ich wollte eben das Gleiche sagen. Sehen wir doch besser zu, dass wir hier rauskommen. Ehe sie sich jedoch entfernen konnten, brach ganz vorne eine Rauferei zwischen den Rittern und einigen jungen Burschen aus. Zunächst waren die Männer des Königs überlegen. Dann aber kamen einige Burschen auf die Idee, die Bauhütte nach brauchbaren Waffen zu durchsuchen. Jack und Aljena versuchten, sich aus der Menge zu lösen, fanden sich jedoch hilflos eingekeilt. Dann sah Jack, wie ein Mann die Statue der weinenden Dame aus der Bauhütte trug. Die habe ich zum letzten Mal gesehen. So sehr sich Jack und Aljena auch dagegen sträubten, sie wurden zum Nordportal der Kirche gedrängt, wo die Kämpfer am allerheftigsten tobten. Dem Dieb ging es da nicht anders. Zwar versuchte er mit seiner Beute zu entkommen und drückte die Statue ebenso an die Brust wie Jack seinen Sohn. Aber anstatt sich aus der Masse zu befreien, wurde er unaufhaltsam weiter in den Strudel hineingezogen. Da hatte Jack einen Geistesblitz. Er übergab den kleinen Tommy Aljena. Halt ich dich bei mir! Was hast du vor? Jack fasste den Dieb beim Schlafittchen und entrang ihm die Statue. Der Mann leistete nur schwachen Widerstand. Und Jack hob die Statue hoch über seinen Kopf. Erweist der Madonna die Ehre! Es ist eine Sünde, das heilige Bildnis der Jungfrau Maria zu entweihen. Er setzte sich, die Statue noch immer hoch über den Kopf haltend, in Bewegung und schritt auf die Kirche zu. Gegrüßet seist du, Maria. Aljena folgte ihm. Sie konnte ohnehin nicht anders, da sie von der nachfolgenden Menge geschoben wurde. Platz für das Bildnis der Madonna. Der Aufruhr kam rasch zum Erliegen. Die Menge wich ehrfürchtig zur Seite und ließ ihn ungehindert das Nordportal erreichen, wo er die Statue voller Ehrerbietung im Schatten abstellte. Das Volk versammelte sich erwartungsvoll um das Portal. Ein Wunder! Wasser tropfte aus den Augen der Statue. Sie war aus der mittäglichen Hitze in die schattige Kühle der Kathedrale getragen worden und erfüllte nun Jacks vage Hoffnung. Eine Frau, die in vorderster Reihe stand, warf der Statue einen Silberpfennig zu Füßen. Viele andere folgten dem Beispiel der Frau. Jack wusste genau, was er zu tun hatte. Die weinende Madonna hat eine weite Reise hinter sich. Aber sie ist noch immer nicht am Ende dieser Reise angelangt. Ihr Ziel ist die Kathedrale von Kingsbridge in England. Es ist meine heilige Mission, die weinende Madonna nach Kingsbridge zu bringen. Dort, am Bestimmungsort ihrer Reise, wird sie ihre Ruhe und ihren Frieden finden. Die weinende Madonna hat befohlen, dass in Kingsbridge für sie eine Kathedrale errichtet werde. Und mit ihrer gnädigen Hilfe werde ich ihr einen wunderbaren Tempel erschaffen. Und Gott sprach zu Satan: Sieh meinen getreuen Hiob. Er unter allen Menschen ist ohne Fehl. Er ist fromm und rechtschaffen und meidet das Böse. Satan aber sprach: Warum sollte er dich auch nicht anbeten? Hast du ihm doch alles gegeben, was er besitzt? Und der Herr sprach: Nimm ihm alles, was er hat, und sieh, was geschieht. Jack, Aljena und ihr kleiner Sohn Tommy brachen mit der weinenden Madonna von Saint-Denis nach Kingsbridge auf. Überall hatte die weinende Madonna die gleiche Wirkung. Sobald die Prozession durch die Hauptstraße begann, folgten die Menschen in Scharen. Vor der Kirche warteten sie, bis sich alle Leute versammelt hatten. Danach trugen sie die Statue ins kühle Innere der Kirche. Dort vergoss die Statue ihre Tränen und die Menschen überschlugen sich in ihrem Eifer für den Bau der Kathedrale in Kingsbridge, Geld zu spenden. Und wisst ihr, was ich glaube? Gott sagte zu Satan: Siehe, meine Leute in Kingsbridge, sind das nicht gute Christen? Fleißig arbeiten sie 6 Tage auf ihren Feldern und in ihren Werkstätten. Und am Sonntag bauen sie einen neuen Dom für mich. Und Satan antwortete: Nimm all dies hinweg von ihnen und sie werden sich zu mir bekehren. Und Gott sagte: Schön, versuche es und sieh, was geschieht. Und Satan sandte William Hamley, der die Stadt in Brand setzte. Jacks kleine Prozession gelangte an die Küste. Sie kam durch Cherbourg. In der Luft hing ein schwerer Geruch nach Salzwasser und Fisch. Doch etwas war hier anders als in allen Orten zuvor. Die Leute starrten nicht auf die Madonna, sie starrten Jack an. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Prozession erreichte den Marktplatz mit großem Gefolge. Ein paar Leute gingen in die Kirche hinein, um den Priester des Städtchens zu holen. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. In den windgepeitschten Gesichtern der Seeleute und Fischer spiegelte sich Aberglaube und Furcht. Endlich tauchte der Priester auf. Er stimmte einen lateinischen Singsang an und ging auf Jack zu. Was hat er vor? Will er Dämonen austreiben? Und Gott sagte zu Satan: Sieh hin! Du hast die ganze Stadt bis auf den Grund niedergebrannt und noch immer bauen sie mir eine neue Kirche. Aber Satan sagte, ich habe sie nicht schwer genug geschlagen. Die meisten sind dem Feuer entkommen und haben ihre Häuser schnell wieder aufgebaut. Lass sie mich mit einem schweren Unglück heimsuchen und sieh, was geschieht. Und Gott sprach, was also willst du ihnen antun? Und Satan antwortete, ich will ihnen das Dach ihrer neuen Kirche verderben und auf ihre Häupter herabfallen lassen. Und so geschah's, wie wir alle wissen. Philipp ließ den Blick über seine kleine Gemeinde schweifen. Fast alle hatten Angehörige bei dem schrecklichen Einsturz verloren. Und Philipp hielt seine Predigten seither in der kleinen Pfarrkirche von Kingsbridge. Aber selbst dort gelang es ihm nicht, die wenigen Reihen zu füllen. Ihr seid der Geist eines Mannes aus dieser Stadt, der vor 24 Jahren gestorben ist. Ich bin erst 20. Vielleicht sehe ich dem Toten ähnlich. Ihr seht ihm nicht nur ähnlich, ihr seid er ganz genau, wie an dem Tag, da ihr gestorben seid. Kennst du mich nicht? Wieso starrt ihr mich so an? Weil ich deine Mutter bin. Ich kenne seine Mutter und sie sieht euch nicht im geringsten ähnlich. Was geht hier eigentlich vor? Ein böser Zauber! Vielleicht ist Jack ja mit dem Toten verwandt. Mein Vater starb schon vor meiner Geburt. Er war ein Spielmann. Sie nannten ihn Jack Sherborough. Jack Sherborough? Jacques Cherbourg? Ja, natürlich! Jacques Cherbourg! Aline nahm Jacks Hand und drückte sie. Er fühlte sich wie betäubt. 100 Fragen schossen ihm gleichzeitig durch den Kopf. Und er wusste nicht, womit er beginnen sollte. Warum wart ihr so sicher, dass er tot ist? Er ist ertrunken. Niemand auf dem weißen Schiff hat überlebt. Auf dem weißen Schiff? Ich erinnere mich daran. Das war ein schlimmes Unglück, bei dem der Thronerbe ums Leben kam. Dann wurde Mathilde Thronerbin und deshalb haben wir jetzt Stefan. Aber was hat er auf solch einem Schiff zu suchen? Er sollte den Adel auf der Reise unterhalten. Dann bist du also sein Sohn und mein Enkel. Ach, es tut mir leid, dass ich dich für einen Geist gehalten habe, aber du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Dein Vater war mein Bruder. Ich bin dein Onkel Guillaume. Schaut, das ist mein Sohn Tommy. Seht euch bloß seine roten Haare an. Urgroßmutter. Was tat Hiob? Verlor er seinen Glauben? Nein, und ich sage euch, Satan wird auch in Kingsbridge eine Niederlage einstecken müssen. Kingsbridge wird eines Tages wieder blühen und gedeihen. Die Witwen werden sich wieder einen Mann nehmen und die Witwe ein Weib. Wessen Kinder getötet wurden, die sollen wiederum Kinder haben. Unsere Straßen werden voller Menschen sein und unsere Läden voller Brot und Wein. Und eines Tages werden wir unseren Dom wieder aufbauen. Aber Philipp glaubte den eigenen Worten nicht. Und so war es kein Wunder, dass seine Gemeinde unbewegt blieb. Die Kirchentür stand offen. Und wer dort stand, verrenkte sich den Hals. Philipp sah eine Menschenmenge vor der Tür. Dann traten zwei Priester ein, die eine weibliche Statue auf einem Gestell trugen. Die Figur war mit einem bestickten Altartuch bedeckt. Hinter den beiden Geistlichen traten zwei weitere Personen ein und Philipp erkannte im Gegenlicht Aljena und Jack. Dieser Knabe. Ein Wunder! Ein Wunder! Ein Wunder! Philipp betrachtete die Statue. Tatsächlich flossen aus ihren Augen Tränen. Die weinende Madonna kam in einem weit, weit entfernten Land zu mir. Sie wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Nach Kingsbridge. Aber dann überleg dich, welchen Tempel wird sie in Kingsbridge vorfinden? In welcher Kirche wird sie ihre Heimstatt sehen? Es war, als spreche sie laut und deutlich zu mir. Du, Jack Jackson, sollst mir einen Schrein erbauen und eine Kirche errichten. Aber da fragte ich sie, womit soll ich eine Kirche bauen? Ich habe kein Geld. Und sie antwortete mir, dafür lass nur mich sorgen. Und auf dem ganzen Weg hierher haben uns viele, viele fromme Christen Geld gegeben. Feierlich zogen zwei Sarazenen ein, auf ihren Häuptern Turbane, auf ihren Schultern eine eisenbeschlagene Truhe. Furchtsam wichen die Leute vor ihnen zurück. Atemlose Stille herrschte, als Jack die Truhe aufschloss und den Deckel hob. Die Leute reckten die Hälse. Und mit einem Ruck leerte Jack die Truhe aus und ein heller Strom von Münzen ergoss sich auf den Boden. Ich habe die weinende Madonna nach Hause gebracht. Und nun übergebe ich sie dem Bauherrn der neuen Kathedrale. Prior Philipp. Philipp verließ sein Podest, um zu Jack zu gelangen. Jack, was spielt ihr hier für ein Spiel? Wie meint ihr das? Diese Männer sind keine Sarazenen. Was soll der Betrug? Es ist nur ein harmloser Schwindel. Einen Schwindel, der harmlos ist, gibt es nicht. Na schön. Es dient dem gleichen Zweck wie ein farbiges Bild in der Bibel. Meine braun geschminkten Fischer versinnbildlichen die Tatsache, dass die weinende Madonna aus dem Land der Sarazenen kommt. Seit wir sie haben, nehmen wir viel mehr Geld ein. Die Leute denken vermutlich, das reiche, um eine Kathedrale zu bauen. Aber mir scheint, das sind so um die 100 Pfund. Und ihr wisst genau, dass das nicht einmal reicht, um ein Jahr lang zu bauen. Mit dem Geld ist es wie mit den Sarazenen. Es ist ein Symbol. Und ihr wisst, dass ihr damit wieder anfangen könnt zu bauen. Jedenfalls kommt mir diese Madonna nicht in meine Kirche, bevor ich nicht überzeugt bin, dass sie ein heiliges Artefakt ist. Eine hölzerne Statue, die weint. Wie viele Wunder braucht ihr noch? Das Wasser zu Eis gefriert können wir auch nicht erklären. Trotzdem ist es kein Wunder. Seid ihr euch ganz sicher, dass ihr den Menschen die Madonna vorenthalten dürft? Schaut sie euch doch an. Er wies auf die wenigen Betenden, die noch in der Kirche waren. Die Witwe Meg kniete direkt vor der Statue und Tränen strömten auch über ihr Gesicht. Sie hatte ihre ganze Familie beim Einsturz der Kathedrale verloren. Liebe Frau, warum weint ihr? Die Madonna hat ebenso viel gelitten wie ich. Sie versteht mich. Seht ihr? Die Statue lindert ihr Leid. Wieso starrt ihr mich so an? Sie ist stumm. Meg hat seit über einem Jahr kein einziges Wort mehr gesprochen. Diese Frau hier? Aber sie hat mir doch gerade... Vielleicht steckt ja doch ein guter Kern in deiner Madonna. Als Jack der Kapitelversammlung seine Pläne für die neue Kathedrale vorlegte, kam es fast zu einem Aufruhr. Ruhe, Brüder! Beruhigt euch doch. Vor 2 Jahren noch wart ihr ein Novize in unserer Mitte. Ihr wurdet bestraft, doch ihr seid einfach davongelaufen. Und nun kommt ihr zurück und wollt uns erzählen, wie wir unsere Kirche zu bauen haben? Es ist gewiss nicht meine Bestimmung, ein Mönch zu werden. Aber es ist mein sehnlichster Wunsch, unserem Herrgott auf andere Weise dienen zu können. Als sein Baumeister. Wie alt seid ihr? 20 Jahre alt. Das ist sehr jung für einen Dombaumeister. Ihr alle kennt meine Arbeiten. Ich bitte also die hier versammelten Brüder demütigst, mich nach meinen Leistungen beurteilen zu wollen, nicht nach meinem Alter. Ich würde den Mitbrüdern gern einen Vers aus der Heiligen Schrift vorlesen. Remigius sah zu Philipp hinüber, der sein Einverständnis mit einem Nicken zu erkennen gab. Remigius ging zum Lesepult und schlug die dicke Bibel auf. Seine schmalen Lippen waren ständig in nervöser Bewegung und seine wässrig blauen Augen standen ein wenig hervor und schienen Missbilligung auszudrücken. Der Mann war ein einziger wandelnder Vorwurf. Zweites Buch Moses, Kapitel 20, Vers 14. Du sollst nicht die Ehe brechen. Vielleicht verrätst du uns, warum du uns mitten in unserer Diskussion über die Baupläne ausgerechnet diesen kurzen Vers vorgelesen hast, Bruder Remigius. Weil der Mann, der unser Dombaumeister werden möchte, in Sünde lebt. Gewiss. Der besonderen Umstände wegen wurde unsere Verbindung nicht von der Kirche gesegnet. Aber wir können heiraten, sobald ihr es wünscht. Das könnt ihr eben nicht. Aljena ist bereits verheiratet. Aber diese Ehe wurde nie vollzogen. Nichtsdestoweniger wurde das Paar in der Kirche getraut. Aber wenn ihr mir nicht erlaubt, sie zu heiraten, wie soll ich dann keinen Ehebruch begehen? Ihr könnt doch nicht eine falsche Kirche bauen, bloß weil ihr mich bestrafen wollt. Ihr müsst das Weib eben verlassen. Schert euch zum Kuckuck, Remigius. Sie hat ein Kind von mir, das schon ein Jahr alt ist. Jack, wenn ihr darauf besteht, eine solche Sprache in der Kapitelversammlung zu führen, so werdet ihr gehen müssen. Aber das ist doch albern. Mir zu befehlen, ich solle meine Frau und unser Kind im Stich lassen. Das hat mit Moral nichts mehr zu tun. Eure Auslegung der Gesetze Gottes orientiert sich naturgegeben etwas mehr am Alltag, Jack. Wir jedoch sind Mönche. Wir können euch nicht als Baumeister nehmen, solange ihr Ehebruch begeht. Jedoch sagte, derjenige unter euch, welcher ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Richtig, aber Jesus sagte auch zu der Ehebrecherin, gehe hin und sündige nicht mehr. Remigius, ich nehme an, du ziehst deine Einwände zurück, wenn kein Ehebruch mehr stattfindet. Selbstverständlich. Ich werde Aljena nicht verlassen. Es müsste ja nicht für lange Zeit sein. Wie meint ihr das? Wenn Aljenas erste Ehe annulliert wird, könnt ihr sie heiraten. Und bis dahin müssten wir getrennt leben? Ja. Wenn ihr zum Dombaumeister ernannt werden wollt. Ich muss mich also zwischen Aljena und der Kathedrale entscheiden. Der Wald hatte sich in den vergangenen 8 Jahren sehr verändert. Jack hatte gemeint, er könnte sich unmöglich darin verirren. Hat er ihn doch einst gekannt wie seine eigene Hosentasche. Nun musste er einsehen, dass dies ein Irrtum war. Am Ende war es Ellen, die ihn fand. Du weißt offenbar nicht mehr, wie man sich geräuschlos durch den Wald schleicht. Der Lärm, den du machst, ist eine Meile im Umkreis zu hören. Hallo, Mutter. Jack. Sie führte ihn durch den Wald zur Höhle, die kaum eine Meile weit entfernt lag. Drinnen brannte ein helles Feuer. Ellen gab ihm einen Krug Apfelmost, den sie aus Holzäpfeln und wildem Honig selbst gemacht hatte. Ich habe die Familie meines Vaters gefunden. Gütiger Gott, wo? In Cherbourg, in der Normandie. Wie ist seine Familie? Sein Vater ist tot, aber seine Mutter lebt noch. Sie dachten, mein Vater wäre bei einem Schiffsuntergang vor 24 Jahren ertrunken. Mein Vater hat das Unglück offenbar überlebt. Aber sie haben nie davon erfahren, weil er nicht nach Cherbourg zurückgekehrt ist. Er kam stattdessen nach Kingsbridge. Aber warum? Er konnte sich an einem Fass festklammern und wurde in der Nähe einer Burg an Land gespült. Er ging zur Burg und berichtete von dem Schiffsuntergang. Gleich darauf setzte man ihn gefangen und schaffte ihn nach Kingsbridge. Erst konnte er sich noch frei bewegen. Aber als unsere Beziehung ruchbar wurde, sperrten sie ihn ein. Und als sie merkten, dass sie ihn nicht ewig gefangen halten konnten, brachten sie ihn um. Aber wer sind Sie, Mutter? Es waren 3. Ein Mönch, ein Priester und ein Ritter. Ihre Namen? Ach, was hilft es denn? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Der Mönch war der Prior von Kingsbridge. Philip? Nein, nicht Philip. Das war vor seiner Zeit. Es war sein Vorgänger. Er hieß James. Er ist tot. Der Ritter war Percy Hamley, der spätere Graf von Shiring. Williams Vater. Richtig. Der ist ja auch tot. Eben. Und wer war der Priester? Er heißt Walleran Bigot und ist heute Bischof von Kingsbridge. Bischof Walleran hatte das letzte halbe Jahr in dringenden Kirchenangelegenheiten beim Erzbischof von York verbracht. Inzwischen wurde Walleran's Burg fertiggestellt. William und seine Mutter Regan, die eines schönen Morgens zu Beginn des neuen Jahres hinüberritten, sahen sie schon aus der Ferne über das ganze Tal hinweg. Die Burg hatte ihre Existenz überwiegend den Erlösen aus dem Wollhandel zu verdanken. Abweisend stand sie auf dem höchsten Punkt der Hügelkette. Während eurer Abwesenheit hat sich hier viel verändert. Vor allem in Kingsbridge. Ich hatte gehofft, dieses Problem sei ein für alle Mal gelöst. Sie haben jetzt eine weinende Madonna. Ich habe davon gehört. Das gemeine Volk hält sie natürlich für ein Wunderwerk. Mutter, es ist ein Wunder. Ach, Wunder oder nicht? In den vergangenen Monaten waren schon Tausende von Leuten dort, um die Statue zu sehen. Und Prior Philipp hat seinen Kirchenbau wieder aufgenommen mit neuen Steinmetzen aus Paris. Aus Paris? Die Kirche soll jetzt im Stil von Saint-Denis gebaut werden. Was immer das heißen mag. Überhöhte Spitzbögen. Ich habe in York davon gehört. Der springende Punkt ist, dass die jungen Männer meine Höfe verlassen und am Dombau Arbeit finden. Dass der Sonntagsmarkt wieder stattfindet und die Einnahmen von Shiring vermindert. Das Ganze geht also wieder von vorne los. Dass ich Philipp zum Prior gemacht habe, war der größte Fehler meines Lebens. Sie werden lernen müssen, dass Sie damit nicht durchkommen. Aber ihr habt doch sicher schon einen Plan. Ich werde die Stadt noch einmal überrennen. Und diesmal für immer. Jack war gerade von der Baustelle nach Hause gekommen. Tommy spielte auf dem Fußboden. Aljena stellte Wein und Gewürzkuchen auf den Tisch und setzte sich Jack gegenüber. Du hast bestimmt Hunger. Ich könnte ein Pferd vertilgen. Jack, ich bin wieder schwanger. Was? Ich kriege wieder ein Kind. Das ist ja wunderbar. Jack ergriff die Hände von Aljena und zog seine Frau an sich. Er umarmte sie zärtlich. Da platzte Richard herein. Schlechte Nachricht. Was ist los? Wir müssen morgen alle aus Kingsbridge fort. Warum denn? William Hamley will die Stadt am Sonntag noch einmal brandschatzen. Nein. Woher weißt du das? In Shiring habe ich gesehen, wie Williams Mann sich beim Waffenschmied versorgten. Das heißt aber nicht... Ich bin ihnen in die Schenke gefolgt und habe gelauscht. Einer erkundigte sich nach den Verteidigungsanlagen von Kingsbridge. Übermorgen wollen sie hier einfallen. Das bedeutet das Ende des Markttags, auch wenn wir alle fliehen. Denn danach wird es niemand mehr wagen, hier einen Verkaufsstand aufzuschlagen. Das wäre dann auch das Ende des Dombaus. Warum wehren wir uns denn nicht? Und wie viele von uns werden dabei umkommen? Gibt es denn nicht eine Möglichkeit, die Stadt zu verteidigen, ohne dass es zu einer Schlacht kommt? Ohne Stadtmauer auf keinen Fall. Wir können dem Feind nur unsere eigenen Leiber entgegensetzen. Eine Stadtmauer könnte uns retten. Ein andermal vielleicht. Diesmal nicht. So etwas lässt sich nicht über Nacht errichten. Eine einfache Mauer kann über Nacht gebaut werden. An Baumaterial ist kein Mangel. An Bauleute gibt es genug in der Stadt. Bei Einbruch der Nacht schritten Jack, Richard und Philipp die Stadtgrenzen ab und berieten, wie die Mauer verlaufen sollte. Kingsbridge lag auf einem niedrigen Hügel, der zur Hälfte vom Fluss eingerahmt wurde. Am Flussufer kann man keine Mauer ohne Fundamente errichten. Hier werden wir Palisaden bauen. Ja, da kann der Feind nur vom Wasser ran. Sie zu überwinden ist fast unmöglich. Jack trommelte seine Bauleute aus ihren Hütten, ihren Betten und aus der Schenke zusammen und ernannte Verantwortliche für jeden Mauerabschnitt. Die Zimmerleute waren für die Palisaden, die Maurer für die Steinbauten, die Lehrlinge und die Tagelöhner für die Erdquelle zuständig. Jack führte die Oberaufsicht und schien überall gleichzeitig zu sein. Er vergewisserte sich, dass die einzelnen Abschnitte der Steinmauer sauber ineinander gefügt wurden. Und ununterbrochen witzelte und lächelte er und sprach allen Mut zu. Einem Fleiß zum Trotz schienen sie nicht recht weiterzukommen. Die Steinmauern reichten kaum über den Grund. Die Erdwälle waren nicht höher als Maulwurfshügel. Und in den Palisaden klafften noch große Lücken. Glaubt ihr, wir werden rechtzeitig fertig? Bei diesem Tempo nicht. Wie können wir es beschleunigen? Schneller bauen heißt im Allgemeinen schlechter bauen. Dann bauen wir eben schlechter. Im Laufe des Nachmittags wurden die Leute müde. Doch es wurde wild entschlossen weitergeschuftet. Als die Nacht kam, teilte Philipp Wachen ein und schickte alle anderen für eine kurze Ruhepause zu Bett. Um Mitternacht werden wir alle wieder wecken. Ruhelos strich Jack um die Mauern, die ihm gerade bis zur Brust reichten. Und die Palisaden wiesen Lücken auf. Selbst die Erdwälle waren von einem guten Pferd leicht zu überspringen. Ein anderer ruheloser Wanderer kreuzte seinen Weg. Philipp? Ja? Wir haben immer noch Zeit, unsere Pläne zu ändern. Wir könnten die Stadt evakuieren. Habt ihr Angst, Jack? Ja. Nicht um mich, sondern um meine Familie. Betrachtet es mal von dieser Seite. Wenn ihr jetzt geht, seid ihr in Sicherheit. Morgen. Aber William könnte wiederkommen. Und wenn wir ihm morgen das Feld überlassen, werden wir immer und ewig in Furcht vor ihm leben. Ihr, ich, Aljena, der kleine Tommy. Euer Sohn wird in Furcht vor William oder einem anderen wie ihm aufwachsen. In der Morgendämmerung war die Palisade am Fluss beinahe fertig. Die Erdwälle waren zu Mannshöhe gediehen. Die Gräben davor sorgten für zusätzliche 3 oder 4 Ellen, die zu überwinden waren. Auch die Mauer war nun mannshoch. Doch die letzten Schichten waren überaus nachgiebig, da der Mörtel sich noch nicht gesetzt hatte. Philipp suchte besorgt den Horizont nach den ersten Berittenen ab. Die älteren Bürger werden mitsamt den Kindern Zuflucht im Dormitorium des Klosters suchen. Die Handwerker bauen weiter. Die Tagelöhner bilden mit Richard ein Verteidigungsheer. Wer Pfeil und Bogen besitzt, postiert sich an der Mauer. Wer keine Waffen hat, wirft mit Steinen. Die Mönche holen Wasser zum Löschen, falls wir mit brennenden Pfeilen beschossen werden sollten. Eine Staubwolke verriet die Berittenen. Sie waren nicht weiter als eine Meile entfernt. Die Zimmerleute drängten sich um die letzte Lücke in der Palisade, hieben Flöcke in die Erde, nagelten eiligst Verstrebungen dahinter. Dann war der Zaun geschlossen. Auf der anderen Seite ist niemand! Wenn Sie einen Trupp von dort einfallen lassen, ist es zu spät! Los, alles auf die Posten! Es waren mehr als 100 Reiter. Sie setzten auf die Brücke zu, die nicht mehr vorhanden war. Dann nahmen sie ihre Pferde beim Zügel, standen in wirren Haufen auf der Wiese jenseits des Flusses und glotzten die Mauer an. Ein Stadtbewohner lachte auf. Schließlich machten sie Kehrt und ritten davon. Sie suchen eine Furt. Dann kommen sie über den Fluss und durch die Wälder. Wir müssen die andere Seite verteidigen! Die Sonne stieg höher. Der Tag war wolkenlos und heiß. Da tauchten die Berittenen wieder auf. Sie kamen in wildem Galopp aus dem Wald angeprescht. Sie wollten den Wall im Sturmangriff überrennen. Einige Stadtbewohner schossen Pfeile. Aufhören! Das ist zu früh! Wartet, bis sie im Graben sind, dann könnt ihr sie nicht mehr verfehlen. Dann waren die Angreifer da. Einige hatten schon den Graben erreicht, doch die Pferde scheuten. Die Berittenen machten Kehrt und formierten sich neu. Die erste Welle war abgeblockt. Dann griffen sie wieder an, manche nunmehr zu Fuß. Sie wurden mit einem Hagel aus Steinen und Pfeilen empfangen, der blutige Angriff. Der Angriff war gescheitert. Die Berittenen trabten ziellos umher. Schließlich gaben sie auf und galoppierten davon. Die Mauer hat uns gerettet, Jack. Deine Mauer. Haben Sie sie endgültig zurückgeschlagen? Ja. Die wissen jetzt, dass wir uns mit Zähnen und Klauen verteidigen. Dann ist es also vorbei. Aljena rannte mit Tommy auf Jack zu und er schloss sie erleichtert in die Arme. Jack, ich bin ja so glücklich. Wir leben. Die Wollmesse zu Shiring war größer denn je. William, der mit Bischof Walleran einen Rundgang über den Marktplatz machte, rechnete sich hohe Einnahmen aus. Doch Freude darüber wollte nicht so recht aufkommen. Die demütigende Niederlage in Kingsbridge nagte noch immer an ihm. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie sie so schnell eine Mauer bauen konnten. Eine wirklich gute Mauer war es wohl nicht. Aber Prior Philipp ist schon wieder am Werk und lässt sie verstärken. Ich fürchte, eure Überfälle auf die Stadt sind gezählt. Ich kann sie immer noch belagern. Das könnte der König wohl kaum noch übersehen. Ihr solltet Kingsbridge in Ruhe lassen, wenigstens vorerst. Der Kampf mit Philipp sollte in den Hintergrund treten. Jetzt. Da es uns politisch gefährlich werden kann. Vielleicht habt ihr recht mit Kingsbridge. Dennoch könntet ihr mir dabei helfen, wenigstens in einem Punkt Genugtuung zu erfahren. So? Und womit? Aljena hat ersucht, ihre Ehe annullieren zu lassen. Ja, das ist mir bekannt. Ich möchte, dass ihr Einspruch gegen die Annullierung einlegt. Ich weiß nie, ob ihr dieses Frauenzimmer nun eigentlich liebt oder hasst. Das weiß ich selber nicht. Aljena saß grün beschattet von einer mächtigen Buchenkrone im Gras. Zu ihren Füßen sprühte der Wasserfall seine Tropfen wie Tränen auf die Felsen. Sie streckte sich aus, um ihrem schmerzenden Rücken etwas Ruhe zu gönnen. Es war Hochsommer und kein Lüftchen milderte die Hitze. Lass uns ein Bad nehmen. Es ist zu heiß. Sie entkleideten sich rasch. Aljena war bei ihrer zweiten Schwangerschaft noch runder und voller als zuvor mit Tommy. Doch etwas trübte die Freude. Der Erzbischof hatte gerade die Annullierung ihrer Ehe mit Alfred abgelehnt. Dein Nabel steht da hervor. Früher war er wie eine Einbuchtung, jetzt ist er wie ein Knopf. Lass das. Komm, gehen wir ins Wasser. Das Wasser kühlte wunderbar. Und Aljena schauderte vor Entzücken. Jack glitt neben ihr in den Teich, er steckte den Kopf unter den Wasserfall und wusch sich den Steinstaub aus den Haaren. Aljena tauchte kurz unter. Als sie wieder an die Oberfläche kam, um Luft zu schnappen, wurde sie von Jack geküsst. Das hat mir so gefehlt. Werden wir unser Versprechen brechen? Jetzt und immer da. Wie meinst du das? Wir werden nicht mehr getrennt leben. Wir gehen fort von Kingsbridge. Aber was willst du dann tun? in eine andere Stadt ziehen, an einer anderen Kathedrale bauen. Aber dann wärst du nicht Dombaumeister. Es wäre nicht deine Kathedrale. Du brichst mir das Herz. Du bist bereit, dein ganzes Lebenswerk aufzugeben, nur mit mir zusammenleben zu können. Das ist keine Lösung. Es würde unser ganzes Leben überschatten. Und ich könnte es mir nie verzeihen. Aber was sollen wir dann tun? Noch einmal die Annullierung beantragen. Getrennt leben. Aljena. Und uns jeden Sonntag hier treffen, um unser Versprechen zu brechen. Jeden Sonntag? Jeden. Ich werde mich wieder mit der Tuchmanufaktur befassen. Wie früher. Ich habe bereits Philipps unverkaufte Wolle übernommen. Womit hast du Philipp bezahlt? Noch gar nicht. Ich werde ihn bezahlen, wenn es fertig ist. Damit war er nur deshalb einverstanden, weil du dann hier bleibst. Und ich auch. Und er kommt billig zu seinem Tuch. Verdammter Philipp. Immer bekommt er seinen Willen. Ich liebe dich. Aber ich will dich jede Nacht bei mir haben. Und nicht nur am Sonntag. Eines Tages ist es soweit. Das verspreche ich dir. Anno Domini 1152. 7 Jahre waren seither vergangen. Und Jack hatte das Querschiff, den Querbalken im Kreuz der Kirche, vollendet. Und es entsprach genau seinen Erwartungen. Er hatte die in Saint-Denis gesammelten Anregungen fortgeführt und verbessert. Durch die hohen Spitzbogenfenster flutete helles Licht in den Innenraum. Die Gesimsbänder waren üppig mit gemeißeltem Blattwerk ausgestattet. Als Jack von seinen Plänen aufblickte, glaubte er an eine Erscheinung. Alfred stand da vor ihm. Sie hatten seit 10 Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt. Obwohl Jack ihn ab und zu in Schiring oder Winchester von Weitem auf der Baustelle eines reichen Städters gesehen hatte. Aljena war nach dem Gesetz der Kirche noch immer mit ihm verheiratet. Alfred wirkte erschöpft und niedergeschlagen. Seine einst so fleischige Hand schien nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen. Hallo, Jack. Hallo, Alfred. Das letzte Mal, als ich dich sah, trugst du eine seidene Tunika und warst drauf und dran, fett zu werden. Ja, das war vor 3 Jahren, noch vor der ersten schlechten Ernte. Richtig. 3 magere Ernten hintereinander hatten zu großer Not geführt. Leibeigene waren verhungert. Viele Pächter völlig verarmt. Und vermutlich konnte sich auch in Schiring kaum jemand mehr ein prächtiges neues Steinhaus leisten. Was führt dich nach so langer Zeit wieder nach Kingsbridge? Ich würde ganz gern hier ein bisschen arbeiten. Dümmer werde ich davon bestimmt nicht. Nach allem, was wir miteinander erlebt haben, bin ich der Letzte, den du um Hilfe bitten solltest, Alfred. Ja, du bist der Letzte, Jack. Ich hab's schon überall versucht. Nirgendwo werden noch Leute angeheuert. Es liegt an der Hungersnot. Ich würde dich nicht einmal dann nehmen, wenn ich dringend Leute brauchte. Oh, vielleicht doch. Es war immerhin mein Vater, der dich das alles gelehrt hat. Ohne ihn wärst du heute kein Dombaumeister. Willst du mir also nicht um seinetwillen helfen, um Toms Willen? Jacks Stiefvater Tom war mit ihm weder zärtlich noch besonders einfühlsam gewesen. Doch er hatte seine eigenen Kinder nicht anders behandelt. Mit viel Geduld und Großzügigkeit hat er ihnen all das beigebracht, was er selbst wusste und konnte. Na schön. Du bist eingestellt. Aber nur um Toms Willen. Jack ließ Alfred stehen und machte sich auf den Weg nach Hause. Die Glocke hatte zur Mittag geläutet. Aljena saß mit den Kindern am Tisch. Martha stand am Feuer und rührte in einem Topf. Der Duft von geschmortem Lammfleisch ließ Jack das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er gab Aljena einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Sie war jetzt 33 Jahre alt, aber sie sah nicht anders aus als vor 10 Jahren. Die üppige, dunkelbraune Lockenpracht war die gleiche. Ihre Lippen waren voll und ihre dunklen Augen leuchteten wie eh und je. Voller Zuneigung betrachtete Jack seine beiden Sprösslinge. Den 9-jährigen Tommy, rothaarig, gesund und für sein Alter recht groß, der das geschmorte Lammfleisch in sich hineinschaufelte, als hätte er seit einer Woche nichts mehr zu essen bekommen. Und die 7-jährige Sally, die die dunklen Locken ihrer Mutter geerbt hatte, über das ganze Gesicht strahlte und dabei eine Zahnlücke zeigte. Jack führte ein höchst merkwürdiges Familienleben. Er, der Dombaumeister, und Aljena, die Besitzerin der größten Tuchmanufaktur außerhalb von Winchester, gehörten zu den angesehensten Bürgern der Stadt. Und jedermann behandelte sie wie Mann und Frau. Dennoch war es ihnen untersagt, ihre Nächte gemeinsam zu verbringen. Und sie wohnten in zwei verschiedenen Häusern. An jedem Sonntag und jedem Feiertag pflegten die beiden des Nachmittags einfach zu verschwinden. Und jedermann wusste genau, was sie dann taten. Ausgenommen natürlich Prior Philipp. Rate mal, wer heute Vormittag bei mir aufgekreuzt ist. Der liebe Alfred. Nein. Er sucht Arbeit. Die Kaufleute in Shiring bekommen die Hungersnot zu spüren und können sich keine schönen neuen Steinhäuser mehr leisten. Hoffentlich hast du ihn zum Teufel gejagt. Er hat an mein Gewissen appelliert. Um Toms Willen sollte ich ihm Arbeit geben. Und Tom bin ich immerhin einiges schuldig. Kuhscheiße! Wie dem auch sei, ich habe ihn jedenfalls eingestellt. Oh, Jack, wie konntest du? Was bist du für ein verbohrter Dummkopf? Diesen Teufel darfst du doch nicht mehr nach Kingsbridge lassen. Im Frühjahr heiratete William Hamley. Dahinter stand, wie anders kaum zu erwarten, seine Mutter. Jahrelang hatte sie ihm in den Ohren gelegen. Geh, such dir endlich eine Frau und zeug einen Erben. Ja, Mutter. Bald. Schließlich hatte sie ihm eine Braut ausgesucht. Elisabeth, die Tochter eines reichen Ritters. Sie hatte ein hübsches Gesicht, eine Fülle hellbrauner Locken, große Brüste und schmale Hüften und damit alles, worauf William Wert legte. Und sie war erst 14 Jahre alt. Bischof Wallowin vollzog die Eheschließung in der Kapelle der Grafenburg. Danach gab es ein großes Fest, das bis in die Nacht hinein währte. Im Burghof wurden 3 ganze Ochsen nebst Dutzenden von Schafen und Schweinen gebraten und die Gäste machten sich über Williams Keller her, bis kein Tropfen Bier, Apfelmost oder Wein mehr übrig war. Braut und Bräutigam zogen sich bei Einbruch der Nacht in ihr Gemach zurück. Elisabeth zog Tunika und Schuhe aus und stand nun im Leinenhemd vor ihr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du wirst es mir zeigen müssen. So hatte William sich das nicht vorgestellt. Er trat vor sie hin und küsste ihre weichen Lippen. Doch es sprang kein Funke über. Jetzt zieh dein Hemd aus und leg dich aufs Bett. Folgsam ging sie zum Bett und legte sich auf den Rücken. William schleuderte die Stiefel von den Füßen und legte sich zu ihr. Schon gut, es macht nichts. Dieses verdammte Lächeln macht mich noch impotent. Das werde ich dir austreiben, und zwar sofort. Au! So ist es schon viel besser. Prior Philipp unternahm eine Inspektionsreise zu den im Süden gelegenen Klostergütern. Er wollte sich nach den letzten 3 Missernten über den Zustand der Güter erkundigen. Ihn begleitete Jonathan. Das Kloster Mündel war inzwischen zu einem großen, linkischen und sehr gescheiten 16-Jährigen herangewachsen. Er hatte das Noviziat hinter sich gebracht und seine Gelübde abgelegt. Jetzt war er Bruder Jonathan. Er arbeitete als Stellvertreter des Kellermeisters, der immer mehr in die Jahre kam. Ich frage mich, warum Gott es zulässt, dass die Menschen verhungern müssen. An dieser Hungersnot trägt Gott keine Schuld. Aber Gott hat das Wetter gemacht, das die mageren Ernten hervorbrachte. Die schlechten Ernten sind es nicht allein. Schlechte Ernten gibt es alle paar Jahre wieder und niemand muss deswegen verhungern. Zu dieser besonderen Not jetzt hat vor allem der lange Krieg beigetragen. Inwiefern? Man raubt den Bauern das Vieh, damit die Soldaten zu essen haben. Dann werden ihre Getreidefelder niedergebrannt, um zu verhindern, dass sich der Feind an der Ernte gütlich tut. Und schließlich vernachlässigen die Grundherren ihre Güter, weil sie selbst am Krieg teilnehmen. Und wenn die Zukunft im Ungewissen liegt, fehlt es darüber hinaus allen an Mut und Kraft, um Wälder zu roden, neue Weiden zu schaffen, die Herden zu vergrößern und Scheunen zu bauen. Ich hoffe nur, dass man in der Hölle einen besonderen Platz für all die Grafen und Könige bereithält, die so viel Elend heraufbeschwören. Der folgende Sonntag war Pfingstsonntag, an dem sich eine riesige Menschenmenge in der Kathedrale versammeln würde. Ich werde die Gelegenheit dazu nutzen, dem gemeinen Volk meine Braut vorzuführen. Gut, mein Junge. Zwar war William, seit es die Stadtmauer gab, nicht mehr in Kingsbridge gewesen, doch Philipp konnte ihn nicht hindern, in die Kirche zu gehen. Dann starb für alle überraschend 2 Tage vor Pfingsten seine Mutter. Sie war nun über 60 und es geschah ganz plötzlich. Ich fühle mich etwas kurzatmig. Ich gehe besser zu Bett. Mutter, du hast ja noch gar nichts gegessen. Regans Zofe weckte William kurz vor Morgengrauen. Eurer Mutter geht es schlecht. Ich komme sofort. Seine Mutter lag da, rang mühselig um Luft, brachte keinen Ton heraus und in ihren Augen stand das nackte Entsetzen. Ihr langgezogenes, schauriges Keuchen und ihr starrer Blick machten William Angst. Mutter, was ist mit euch? Sie sah ihn unentwegt an, als wolle sie ihn dazu bringen, irgendetwas zu tun. Mutter, was wollt ihr mir sagen? Ich verstehe nicht. Ihr raues, abgerissenes Keuchen wurde lauter und lauter, bis es seinen ganzen Kopf auszufüllen schien. Er hielt sich die Ohren zu, doch er hörte das grässliche Geräusch immer noch. Mutter, ihr macht mir Angst. Es kam ihm vor, als brülle sie ihn an, so wie sie es getan hatte, als er noch ein kleiner Junge war. Eine irre, wütende Schimpftirade. Komm zu mir, Bengel. Hosen runter. Ich werde dich verlieren. Ihr Gesicht sah dann entstellt aus, der Mund weit aufgerissen, die Augen starr, das Haar wirr. Folgte er nicht schnell genug, fuhr sie ihn an und er bekam so große Angst, dass er nicht mehr begriff, was sie von ihm wollte. Während ihre Stimme sich überschlug, stand William wie gelähmt vor ihr, blind und taub vor Entsetzen. Furchtbar, was die Teufel alles mit den armen Seelen anstellen. Sie rösten sie in den Flammen des Höllenfeuers, stechen ihnen die Augen, den Männern mit scharfen Messern das Gemächt ab. Er hatte das Gefühl, immer jünger und kleiner zu werden, bis ihn wieder jenes blinde Grauen packte, das er seit seiner Kindheit nicht mehr empfunden hatte. Das Grauen, das aus der Gewissheit kam, dass der einzige Mensch, den er liebte, ein wutschnaubendes Ungeheuer war. Na also, jetzt geht's dir wieder besser. Was? Dann schloss sie die Augen. Ihr Gesicht verlor die Farbe und wurde grau. Auch die Kerze schien schwächer zu werden. Und dann, tot, hörte seine Mutter auf zu atmen. Tot? Mutter? Tot? Die Leute gafften, als William 2 Tage später mit seinem Gefolge die Hauptstraße hinunterritt. Im Klosterhof saßen sie ab. Sie überließen die Pferde Walter, Williams treuem Diener, und wandten sich der Kirche zu. Vor ihnen ragte riesenhaft das neue Querschiff auf. Die Kirche ist traumhaft schön. Blöde Kuh! Ich wünschte, ich hätte dich zu Hause gelassen. Beinahe ehrfürchtig schritt William auf die Kathedrale zu. Warte doch auf mich! Elisabeth tappte hinterher. William stand mit offenem Mund vor den Säulen. Dann tat er es den anderen nach und legte seinen Kopf in den Nacken. Die mächtigen Säulen bildeten am Deckengewölbe ein feines Geflecht. Es sah aus wie die ineinandergreifenden Äste hoher Ulmen im Wald. Lasset uns beten für das Seelenheil der Gräfin Regan Hemley, der Mutter des Grafen William von Shiring, die Freitagnacht von uns gegangen ist. Allenthalben erhob sich Gemurmel und Geraune. Nur William starrte stumm und entsetzt den Bischof an. Endlich war ihm aufgegangen, was seine Mutter ihm hatte sagen wollen. Sie hat nach dem Priester verlangt. Und ich habe nicht nach ihm geschickt. Ich habe zugesehen, wie sie immer schwächer wurde. Wie sie die Augen schloss. Und wie sie schließlich ohne Beichte starb. Wie lange willst du deine Mutter noch diese Höllenqualen erleiden lassen? Wie habe ich nur zulassen können, dass sie nun an diesem furchterregenden Ort dahin schmachten muss? Ihre Seele von Sünden entstellt, ihr Gesicht von Geschwüren. Was soll ich bloß tun? Das Gebet war gesprochen und die Mönche verließen die Kirche. William aber verharrte kniend vor dem Altar. Warum weint ihr? Wo ist sie jetzt? Ihre Seele wird durch das Feuer geläutert. Leidet sie Schmerzen? Ja. Entsetzliche Schmerzen. Aber wir können die Zeit, die die Seelen unserer lieben Dahingegangenen an diesem furchtbaren Ort verbringen müssen, durchaus verkürzen. Wie? Ich werde alles tun. Alles. Sag mir nur, wie? Baut eine Kirche. Baut eine Kirche wie diese hier. Aber in Shiring. Aljena war auf dem Weg von Winchester nach Shiring. Unterwegs mit einer Ladung Garn und einem stämmigen Fuhrmann. Über verschiedene Dörfer verstreut standen Dutzende von Männern und Frauen in Aljenas Lohn, die in Heimarbeit für sie sponnen und webten. Kalte Wut packte Aljena, so oft sie durch die ehemaligen Ländereien ihres Vaters kam. Die vielen verstopften Gräben, die geborstenen Zäune und die leeren, halb verfallenen Kuhställe erregten ihren Zorn. Es lag nicht allein an den schlechten Ernten. Die Grafschaft hätte ihre Einwohner durchaus ernähren können. Selbst in diesem Jahr noch wäre sie nur ordentlich geführt worden. Doch William Hamley hatte keine Ahnung, wie Land zu verwalten und zu bewirtschaften war. Ihm bedeutete die Grafschaft nichts weiter als eine private Schatztruhe. Die Ochsen mussten getränkt werden, sodass Aljena am Dorfteich von Monksfield Rast machte. Dort befanden sich bereits zwei andere Reisende, die ihre Pferde tränkten. Eine Frau, eigentlich noch ein Mädchen, und ihre Leibwache. Es war Gräfin Elisabeth, William Hamleys Frau. Sommergewitter. Noch während ihrer Rast zogen dunkle Wolken auf und ein heftiger Wind hob an. Ranulf, wir sollten lieber noch eine Weile hier bleiben. Das geht nicht, Befehl vom Herrn. Sei kein solch sturer Narr. Nennst du das auf deine Herren Acht geben? Was geht's euch an? Gleich gibt's einen Wolkenbruch, du Narr. Diese Torheit wird dein Herr nicht auspeitschen lassen. Kommt mit, wir wollen uns unterstellen. Aljena fing an zu laufen und zog Elisabeth mit sich. Gemeinsam rannten sie auf die Kirche zu. Die Tür stand offen. Sie liefen hinein. Ich danke euch vielmals. Ranulf hätte mich einfach weitergetrieben. Er hört nie auf das, was ich sage. Schon gut. Ich bin Elisabeth von Shiring. Und wer seid ihr? Ich kenne euch. Ich habe euch in der Kathedrale von Kingsbridge gesehen. Ich heiße Aljena. Nun kamen der Leibwächter und Aljenas Vorknecht herein. Beide von Kopf bis Fuß durchnässt. Das schifft vielleicht. Das ist doch nur ein ganz gewöhnlicher Regen. Hast du die Fuhre gut abgedeckt? Ja, und die Tiere auch. Gut. Will nicht, dass mein Garn filzig wird. Das wird den Feldern gar nicht gut tun. Hast du recht. Wir brauchen eigentlich dringend 3 Wochen Sonne und Wärme. Plötzlich wurde es draußen stockfinster. Und das, obwohl gerade Mittagszeit war. Ich habe solche Angst. Aljena stand auf und trat an die Tür. Der Himmel war grau wie Stein. Sie hatte noch nie ein solches Wetter mitten im Sommer erlebt. Der Wind kam in heftigen Böen. Ein weiterer Blitz erhellte eine Reihe von Gegenständen, die vor der Tür vorbeitrieben. Eine Decke, einen kleinen Busch, eine hölzerne Schüssel, ein leeres Fass. Aus dem Regen war jetzt Hagel geworden. Und große Eiskörner prasselten auf die Grabsteine vor der Kirche nieder. In einem Winkel des Gottesackers stand ein Apfelbaum. Kahl wie zur Winterzeit. Der Sturm hatte ihn sämtlicher Blätter und Früchte beraubt. Die Dorfbewohner strömten jetzt ebenfalls in die Kirche. Ihren wertvollsten Besitz hatten sie mitgebracht. Die Hühner in Säcken, die Schweine zusammengebunden, die Kühe an Stricken geführt. Hin und wieder tauchte ein Blitz, das Durcheinander von Menschen und Tieren, ein gespenstisches Licht. Aljena und Elisabeth ließen sich nebeneinander auf dem Fußboden nieder. Irgendwann fielen sie in einen leichten Schlaf. Der Sturm hatte noch immer nicht nachgelassen. Doch die Müdigkeit hatte ihre aller Furcht besiegt. Das Unwetter hatte sich ausgetobt. Durch die Fenster schimmerte schwach ein graues Licht. Die Dorfbewohner lagen noch in tiefem Schlummer. All jener stand auf. Ihre Bewegungen weckten Elisabeth, die sofort hellwach war und ihr nach draußen ins Freie folgte. Das Dorf war verschwunden. Außer der Kirche war kein einziges Haus stehen geblieben. Gemeinsam bahnten sich Aljena und Elisabeth einen Weg über das Schlammfeld, das einmal die Dorfstraße gewesen war. Jetzt war sie übersät mit zersplittertem Holz und toten Vögeln. Sie bestiegen einen kleinen Hügel und blickten von der Anhöhe ringsum über das Land. Wohin sie auch blickten, sie sahen nichts als zerstörte Felder, tote Schafe, geknickte Bäume, überflutete Weiden und fortgewehte Häuser. Wie entsetzlich. Nicht zu fassen. Nichts mehr da. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Dieses Jahr wird es keine Ernte geben. Eines Morgens, 4 Wochen nach dem Unwetter, ging Philipp auf Jack zu. Philipps Stirn war sorgenzerfurcht. Der Prior sah aus, als hätte er die ganze Nacht über kein Auge zugetan. Wir müssen unsere Ausgaben reduzieren. Wir haben nicht mehr genug Geld, um in diesem Tempo weiterzubauen. Der Winter kommt in diesem Jahr früh. Da können wir ohnehin nicht so viel tun. Für mich kommt er noch nicht früh genug. Ich will sämtliche Ausgaben auf die Hälfte beschränken, und zwar sofort. Auf die Hälfte? Die Winterpause beginnt mit dem heutigen Tage. Ist euch denn nicht klar, dass ihr die Leute in Dörfer heimschickt, wo es schon jetzt nichts mehr zu beißen gibt? Wenn ich sie jetzt nicht entlasse, dann stehen bald alle ohne Lohn da. Steht's denn dermaßen schlimm? Schlimmer, als ich es je erlebt habe. Was dieses Land braucht, sind 3 gute Sommer hintereinander und einen neuen König. Nein! Schaut her! Ich kann nur wiedergeben, was der Prior zu mir gesagt hat. Ich habe noch nie ein Kloster gesehen, dem es nicht früher oder später so ergangen wäre. Prior Philipp kann keine Unwetter umleiten und keine schlechten Ernten verhindern. Deshalb sieht er sich gezwungen, seine Ausgaben zu kürzen. Nein! Zunächst einmal werden wir keine Steine und kein Bauholz mehr kaufen. Was wir hier haben, wird nicht den ganzen Winter über reichen. Doch, es wird. Wir werden nicht mehr so schnell vorankommen, weil wir weniger Leute haben werden. Die Winterpause beginnt mit dem heutigen Tage. Niemals! Was denkt ihr euch eigentlich? Wenn das Kloster kein Geld mehr hat, werdet ihr überhaupt nicht mehr bezahlt. Das glaube ich nicht. Ich weiß, was ich sehe. Jawohl. Müssen die Mönche hungern? Nein! Nein! Sind doch Kerzen in der Kirche? Ja! Ja! Nein, im Keller! Oh ja! Ja! Jawohl. Geht der Prior barfuß? Nein! Das Geld ist da! Ja, wir lassen bloß nicht für uns ausgeben! Oh ja, recht! Wir werden alle die Arbeit niederlegen! Alle! Und zwar sofort! Jawohl! Mit einer Heerschar von Begleitern ritt Bischof Bolleran in Shiring ein. Graf William erwartete ihn im Portal der Kirche. Graf William, dies ist Peter von Wareham, ein Erzdiakon in den Diensten des Erzbischofs von Canterbury. Seid gegrüßt. Euer Bischof hat mir von eurer Großzügigkeit gegenüber der Heiligen Mutterkirche berichtet, Lord William. Diese Pfarrkirche hier soll abgerissen werden. So schaffen wir Platz für eine neue Kirche. Habt ihr schon einen Baumeister ernannt? Nein. Nein, aber ich habe einen Baumeister an der Hand, der uns weiterhelfen könnte. Wir können ihn gleich sprechen. Da stand ein großer, breitschultriger Mann, der sich nun vor den hohen Herren verneigte. Peter, dies ist der Mann, von dem ich euch berichtet habe. Alfred von Kingsbridge ist sein Name. Gott zum Gruße. Alfred ist der Sohn Tom Wilders, des ersten Dombaumeisters zu Kingsbridge. Alfred war eine Zeit lang selbst Dombaumeister, bis sein Stiefbruder sich anmaßte, seine Stelle einzunehmen. Das Dach, das ihr in Kingsbridge gebaut habt, ist eingestürzt, Alfred. Das war nicht meine Schuld. Prior Philipp hatte darauf bestanden, den ursprünglichen Bauplan zu ändern. Ich will keinen Baumeister haben, dessen Dächer einstürzen, ganz egal, welche Ausreden sich dafür finden lassen. Ich bin, abgesehen von Jack Jackson, der einzige Baumeister in England, der den neuen Stil kennt. Ich brauche keine Kirche, die aussieht wie die in Saint-Denis. Dem Seelenheil meiner armen Mutter ist auch mit einem traditionellen Bauwerk gedient. Diese Kirche könnte eines Tages die Kathedrale von Shiring werden. Da wäre noch etwas. Ja? Ich kann euch die gesamte Dombautruppe aus Kingsbridge bringen. Sagt das noch einmal. Wenn ihr mich als Baumeister einstellt, werde ich alle Handwerker aus Kingsbridge mitbringen. Was garantiert uns, dass ihr die Wahrheit sprecht? Ich habe euch nicht gebeten, mir blind zu vertrauen. Ihr könnt eure Entscheidung davon abhängig machen. Wenn ich mein Versprechen nicht halte, braucht ihr mich nicht einzustellen. Die Arbeit in Kingsbridge wird gänzlich zum Erliegen kommen. Ja, genau das wird sie. Prior Philipp wird uns bitten, die Arbeit wieder aufzunehmen. Und er wird uns dazu eine Art Kompromiss vorschlagen. Das ist doch unwichtiger Kleinkram. Was wir wirklich wollen, ist eine Lohnerhöhung. Lohnerhöhung! Jawohl! Eine Lohnerhöhung? Richtig, eine Lohnerhöhung. Alles wird immer teurer. Ja. Aber wir arbeiten doch immer für den Lohn, zu dem wir eingestellt wurden. Genau! Richtig! Richtig! Wenn wir nicht verhungern wollen, brauchen wir 24 Pence die Woche. Und selbst damit sind wir noch schlechter dran als vorher. 24 Pence die Woche! 24! 24! Habt ihr euch etwa darüber abgesprochen? Haben wir, gestern Abend. Das ist ja wohl erlaubt, oder? Das haben sich ein paar trunkene Hirne ausgedacht. Das ist nicht wahr, Jack. Du wirst sehen, eine klare Mehrheit steht hinter diesen Lohnforderungen. Alfred, erst vor ein paar Monaten hast du mich noch buchstäblich um Arbeit angefleht. Und jetzt erdreistest du dich, eine derartige Lohnerhöhung zu fordern? Ich hätte dich verhungern lassen sollen. 24 Pence, sonst nehmen wir die Arbeit nicht wieder auf. Wir bestehen darauf. Für weniger Lohn arbeiten wir nicht mehr, unter keinen Umständen. Wisst ihr, worauf das hinausläuft? Ihr werdet überhaupt keine Arbeit mehr haben. Wohin wollt ihr denn gehen, wenn euch hier keiner mehr will? Wir können woanders anfangen. Und was mich betrifft, so mache ich mich doch heute auf den Weg zu der neuen Arbeitsstelle. Wovon redet ihr? Man hat mir angeboten, in Shiring zu arbeiten. An der neuen Kirche dort. Für 24 Pence die Woche. Wurde auch noch anderen ein solches Angebot unterbreitet? Allen. Wer unter euch ist der Verräter? Wer hat euch dieses Angebot aus Shiring gebracht? Wer soll dort Baumeister werden? Alfred von Kingsbridge. Schlechte Ernte und der Verfall der Wollpreise hatten eine wirtschaftliche Katastrophe heraufbeschworen. Viele Kaufleute machten Bankrott. Städter verloren ihre Arbeit und die Bauern litten Hunger. Jack erhielt zum Glück noch seinen Lohn. Zusammen mit ein paar anderen Handwerkern arbeitete er am ersten Joch des Hauptschiffes. Aljena musste ihre Schneiderei fast völlig aufgeben. Der gesamte Süden Englands war von der Hungersnot erfasst. William kümmerte das wenig. Für den Bau seiner neuen Kirche in Shiring, die dem Andenken seiner bösartigen, halbwahnsinnigen Mutter gewidmet war, trieb er rücksichtslos Geld ein. Er hatte dabei so viele säumige Pächter von ihren Gütern vertrieben, dass einige der besten Ländereien in der Grafschaft inzwischen brach lagen. Die Hungersnot drohte zum Dauerzustand zu werden. Schwört bei Gott dem Allmächtigen, dass ihr nicht eher ruhen werdet, bis Richard wieder Graf von Shiring ist. Einige Jahre lang war das Gelübde, das der sterbende Vater Aljena und Richard abgenommen hatte, nahezu in Vergessenheit geraten. Hiermit verkünde ich euch, dass Stefan, unser gnädiger Herr, Lord William zum Grafen von Shiring ernannt hat. Mit der Ernennung Williams zum Grafen war das Ziel, die Grafschaft für Richard zurückzugewinnen, ohnehin in weite Ferne gerückt. Lass das, Jack. Das kitzelt. Das hier? Wie ist das? Besser. Viel besser. Nicht aufhören, bitte. Wenn Aljena und Jack auf ihrer Lichtung im Wald im Bach planschten und sich liebten, waren Kummer und Sorgen wie fortgeblasen. Doch diesmal wurden sie in ihrem Liebesnest gestört. Ihre Lichtung lag ein gutes Stück von der Straße entfernt im Dickicht. Noch nie hatte jemand sie hier gestört. Allenfalls mal ein unvorsichtiger Hirsch oder ein vorwitziger Fuchs. Klingt, als ob eine Menge Leute durch den Wald marschieren. Wohin gehen sie? Nach Kingsbridge. Oh, Jack, die Kinder. Wenn wir durch den Sumpfgrund laufen, können wir vor den Banditen in Kingsbridge sein. Keuchend vor Anstrengung liefen Aljena und Jack die Hauptstraße entlang. Doch offensichtlich hatte jemand die Stadt schon alarmiert. Im Hof der Klosterküche erblickte Jack zu seinem großen Erstaunen seine Mutter Ellen. Mutter, was machst du denn hier? Euch vor der Räuberbande warnen, die die Stadt überfallen will. Wir waren im Wald und haben sie gesehen. Sie haben es auf die Vorratslager der Priorei abgesehen. Na, das ist weit und breit der einzige Fleck, wo es noch Lebensmittel gibt. Die Outlaws kommen! Sie kommen! Die Angreifer trugen keine Rüstung und niemand führte sie an. Ein Pfeilhagel ging auf sie nieder und lichtete ihre Reihen erheblich. Wie eine in Panik geratene Herde stürmten sie gegen die Mauer an. Und als sie dort nicht weiterkamen, entdeckten die Outlaws leichtere Beute. Sie machten sich über die Toten und Verwundeten her. Bald aber schlugen die Leichenfledderer auch aufeinander ein. Ein wahres Schlachten begann. Ein widerliches, würdeloses Schlachten. Was ist nur mit dieser Welt los? Wir sollten froh sein. Die können uns so nicht gefährlich werden. Gewiss. Aber sie könnten zu einer Bedrohung werden, weil sie mit dem Mut der Verzweiflung kämpfen. Was ihnen fehlt, ist nur eine straffe militärische Führung. Aljena war auf einmal ganz aufgeregt. Du solltest ihr Anführer sein, Richard. Treib sie zusammen. Bring ihnen das Kriegshandwerk bei. Überleg dir die richtigen Angriffspläne und dann führe sie in die Schlacht gegen William. Wir hatten endlich an jenem Vormittag einen riesigen Baumstumpf entwurzelt, der mir schon lange ein Dorn im Auge war. Als wir gegen Mittag zurückkehrten, stand mein Bruder Francis mit einem Säugling in den Armen. Dort, am Ziegenpferch. Das warst du. Du warst gerade einen Tag alt. Philipp inspizierte seine alte Klosterzelle, St. John in the Forest. Jonathan, sein Adlatus, war ihm zur Seite. Das Kloster hatte sich sehr verändert. Es gab erheblich mehr Steinhäuser als ehedem. Es gab ein Kapitelhaus, ein Refektorium und ein Dormitorium, sowie eine Ansammlung von Scheunen, Hütten und Melkschuppen aus Holz. Für jemanden, der den Ort vor 17 Jahren zum letzten Mal gesehen hat, ist er kaum wiederzuerkennen. Ich frage mich, was sie für Menschen waren. Meine Eltern, meine ich. Sie waren arm, so viel ist sicher. Reiche Leute haben keine Veranlassung dazu, ihre Kinder auszusetzen. Und sie waren verzweifelt. Nur verzweifelte Menschen ertragen den Verlust eines Kindes. Die Mönche in Kingsbridge glaubten, Philipp sei auf Inspektionsreise. Tatsächlich aber wollte er seinen Bruder Francis treffen. So konnte Philipp ein geheimes Gespräch führen, während Jonathan die Inspektion vornahm. Francis hatte einst die Rebellion seines Herrn gegen den Usurpatoren Stefan verraten. Doch seit die Kirche sich auf die Seite von Mathilde gestellt hatte, vertrat er uneingeschränkt die Position der rechtmäßigen Thronerbin. Nun, wie steht's? Der Priorei geht langsam, aber sicher das Geld aus. Wir haben die Bauarbeiten an der Kathedrale nahezu einstellen müssen. Kingsbridge verfällt, die halbe Grafschaft leidet Hunger und Reisen wird immer gefährlicher. Aber kommen wir zur Sache. Warum hast du mich herbestellt? Ich arbeite für den Sohn der Kaiserin Mathilde. Er heißt Heinrich. Und warum hat Heinrich dich nach England geschickt? Ich soll die Lage im Lande studieren. Und was hast du für einen Eindruck? Es ist ein Land der Hungernden und Gesetzlosen. Sturmgepeitscht und vom Krieg verwüstet. Will Heinrich versuchen, den Thron von England zu erobern? Das hängt von meinem Bericht ab. Und was wirst du ihm sagen? Dass die Zeit nie wieder so günstig sein wird wie jetzt. Unterwegs zur Burg Bischof Wallerins machte Graf William Station an der Mühle von Cowford, die zu seinem Besitz gehörte. Die Outlaws waren zu einer Landplage geworden. In jüngster Zeit kamen sie nur noch, wenn die Scheunen voll waren. Sie spähten ihre Ziele vorher sorgfältig aus. Ihre Erfolge waren für William eine Demütigung. Sie degradieren mich zum Hanswurst, der unfähig ist, in seiner eigenen Grafschaft für Ordnung zu sorgen. Es war kalt. Eis bedeckte den Mühlteich. Aus dem Haus neben der Mühle trat eine Frau. Trotz der Hungersnot im Lande war sie wohl genährt. Beim Anblick Williams und seiner Ritter zuckte sie zusammen, drehte sich um und verschwand wieder im Haus. Mag uns nicht. Mag uns nicht? Man liebt uns. Außer einem natürlich. Ugly Joey's. Sehr lustig. Der Müller trat nun aus dem Haus. Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast, Müller. Du hast sie vor mir versteckt. Maggie ist mein Weib. Quatsch. Dein Weib ist eine angemalte alte Vettel. Ich kenne sie doch. Meine Mäh ist im vergangenen Jahr gestorben, Herr. Ich habe mich neu verheiratet. Du schmutziger alter Sack. Die da drin ist doch mindestens 30 Jahre jünger als du. 25 Jahre, Genug Herr. Genug davon. Wo ist mein Mäh? Es steht alles bereit, Herr. Wollt ihr bitte näher treten? Der Weg zur Mühle führte durch das Haus und einen schmalen Gang. Auf der Tenne standen einige Mehlsäcke, nicht viele. Denn in guten Jahren stapelten sie sich übermannshoch. Ist das alles? Die Ernte war so schlecht, Herr. Das sind ja nur 9 Säcke. Mehr habe ich nicht für euch, Herr. Du verlogener Hund. Ich bin ein ehrlicher Mann, Herr. Ein ehrlicher Müller muss erst noch geboren werden. Ritter, packt euch das Weib. Ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Mehlsack. Walter warf die junge Maggie vor William auf den Dielenboden. Lass die! Ich bitte euch! Dein Weib wird fett und träge, Müller. Sie frisst zu viel Brot aus gestohlenem Mehl, während alle Welt den Gürtel enger schnallen muss. Wollen wir mal sehen, wie fett sie schon ist? Du Teufel! Haltet ihn fest! William schnallte den Schwertgurt ab und hob die Tunika. Dabei entging ihm aber nicht, dass der Müller mehrfach zur Tür schielte. William schaute zum Eingang und im selben Moment traf ihn etwas Schweres am Kopf. Auch Walter ging von einem Keulenschlag getroffen zu Boden. Plötzlich war ein wild aussehender Mann mit einer Holzfäller-Axt über William. Um Gottes Willen! William sah, wie Ugly Gervais sich zwischen ihn und den Mann stützte. Doch im nächsten Augenblick fuhr die Axt in Gervais Nacken. Gervais brach tot über William zusammen. William strampelte hektisch und befreite sich von dem schweren Leichnam. Dann griff er sein Schwert und sprang ein paar Schritte zurück, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die meisten von denen kämpfen ja gar nicht. Die schnappen sich meine Mehlsäcke. Das sind Outlaws. Einer seiner Männer focht gegen 2 Outlaws gleichzeitig, als ein Dritter kam und ihm mit seinem eisernen Zimmermannshammer auf den Hinterkopf schlug. Der Ritter fiel tot zu Boden. Der rechtmäßige Graf! Es war wie ein Schlachtruf, den die anderen aufnahmen. Während die einen kämpften, schleppten andere die Mehlsäcke aus der Mühle. Die Outlaws hatten sich zuletzt in den schmalen Gang zwischen Dreschboden und Wohnhaus zurückgezogen. 2 von ihnen hielten die 3 noch kampffähigen Ritter in Schach. Du kannst dich davon machen! Ich halte sie alleine zu. Der andere ließ sich das nicht 2-mal sagen und verschwand. William drängte seine Ritter beiseite. Lass mich vor! Diesen Mann will ich selbst erledigen! William erkannte bald, dass sein Gegner kein Bauer war. Er war ein erfahrener Krieger, der wie ein Ritter kämpfte. Es war Richard von Kingsbridge. Ja, Richard. William. Auf einen Pfiff floh Richard nach draußen, wo seine Männer schon die Flucht vorbereitet hatten. Die Outlaws hatten sämtliche Pferde mitgenommen und ihnen nur die beiden Ochsengespanne zurückgelassen. Auf Williams prächtigem Schlachtross war Richard davongesprengt. Hast du ihn erkannt, den letzten? Richard von Kingsbridge. Und sie nennen ihn den rechtmäßigen Grafen. Das einzige Pferd, das ich im Dorf fand, war ein kleiner, gedrungener Schecke. William sattelte den Gaul und so gelangten sie dann zur bischöflichen Burg wie eine Komödiantentruppe. Der Graf auf einem kleinen Schecken und die Ritter als Ochsen treiben. Richard töten! Er ist der Kopf dieser verfluchten Wegelagerer! Sobald er weg ist, verkommen diese Banditen wieder zu hilflosem Pack! Ich stimme euch zu. Ihn zu töten ist ein Kinderspiel. Das Problem ist, ihn zu finden. Aber dabei könnt ihr mir helfen. Ich sehe nicht wie. Hört zu. Wenn sie sich organisiert haben, müssen sie irgendwo sein. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Die Outlaws sind im Wald. Und der Wald ist riesig. Wir müssen also herausfinden, wo sich Richards Versteck befindet. Und wie wollt ihr das anstellen? Hier beginnt eure Aufgabe. Ich wette, halb Kingsbridge weiß, wo er steckt. Aber sie werden es uns nicht sagen. Hassen uns beide doch wie die Pest. Nicht alle. Das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Wegen der Hungersnot gab es von allen weniger als sonst. Doch das tat der Vorfreude keinen Abbruch. Tommy und die kleine Sally, die Kinder von Aljena und Jack. freuten sich am meisten auf den kleinen Bischof. Am dritten Tag des Weihnachtsfests legte der jüngste Novize des Klosters die Bischofsrobe an und alle anderen hatten ihm zu gehorchen. Fast die gesamte Stadtbevölkerung hatte sich auf dem Klosterhof versammelt und wartete auf den kleinen Bischof. Auf den Schultern von zwei Mönchen reitend erschien ein ungefähr 12-jähriger Knabe. Er trug eine purpurne Seidenrobe und hielt einen hölzernen Krummstab in der Hand. Altem Brauch entsprechend führte der kleine Bischof seine Herde zunächst einmal zur Schenke, wo er für sich und seinen Novizenbruder Freibier verlangte. Der Wirt, der das Bier selber braute, fügte sich gut gelaunt. Die Leute ließen sich auf den Bänken nieder. Neben Sally saß Bruder Remigius, der hochgewachsene, unfreundliche Supprier, mit dem sie doch nie ein Wort gewechselt hatte. Wie schön, dass dein Onkel Richard zu Weihnachten nach Hause gekommen ist. Glaubst du, dass er länger hier bleiben wird? Ach, das weiß ich nicht. Ich denke doch, dass er recht bald wieder fortgehen wird. Ja, er wohnt jetzt im Wald. Weißt du denn auch wo? Der Ort heißt Zellstein. Genauso wie ich. So ist es. Wie interessant. An einem Holzgerüst pendelte eine riesige Eisenkugel an einer Kette. Ganz Chiron sah zu, wie die Männer die Eisenkugel mit Schwung gegen die Kirchwand krachen ließen. Die Mauer erzitterte und William spürte, wie der Boden unter seinen Füßen bebte. Beim zweiten Mal schlug die Kugel ein Loch in die Steinmauer. William wandte sich an Bischof Wallowan. Ist der Mann schon da? Kann sein. Sind eure Truppen bereit? Natürlich. 200 Mann. Sie warten in den Wäldern, draußen vor der Stadt. Ein Mönch trat auf sie zu. Guten Tag, Bruder Remigius. Guten Tag, ehrwürdiger Herr Bischof. Seid gegrüßt, Graf William. Habt ihr Neuigkeiten für mich? Möglicherweise. Unter welchem Vorwand habt ihr die Priorei verlassen? Unter gar keinem. Ich kehre nicht mehr nach Kingsbridge zurück. Wie das? Ihr baut doch hier eine Kathedrale. Es ist eine ganz normale Kirche. Sie wird aber offensichtlich sehr groß. Und eines Tages wollt ihr sie dann sicher zur Bischofskirche machen. Und das heißt? Dass ich Prior werden will. Und ihr seid euch eurer Sache so sicher, dass ihr Kingsbridge ohne Prior Philipps Erlaubnis verlassen habt. Ihr könnt uns angeblich zu Richard führen? Jawohl, das kann ich. Ausgezeichnet, Mann. Wo steckt ihr? Ein Trumpf in Williams Händen war der Umstand, dass er und seine Leute zu Pferde kommen würden. Die Outlaws hatten nur wenige Pferde. William war seit vielen Jahren nicht mehr in dieser Gegend gewesen und wusste nicht mehr, wie weit es bis zum Steinbruch noch sein würde. Aber bald fielen ihm die ersten Anzeichen dafür auf, dass der Weg benutzt worden war. Niedergetretene Pflanzen, dann abgebrochene Zweige und ein aufgefüllter Boden. Verrat! Der Steinbruch ist leer! William wäre vor Wut beinahe in Tränen ausgebrochen. Die Outlaws hatten tatsächlich bis vor kurzem im Steinbruch gehaust. Aber nur über einer Feuerstelle stand noch etwas Rauch und daneben saß mit gekreuzten Beinen eine einsame Gestalt. Die Gestalt erhob sich. Es war eine Frau. Nun denn, William Hamley. Mal wieder zu spät gekommen, wie? Unverschämtes Luder! Dafür reiße ich dir die Zunge aus dem Rachen. Du rührst mich nicht an. Ich habe schon bessere Männer als dich verflucht. Sie hielt sich die Hand vors Gesicht, drei Finger ausgestreckt. Die Geste einer Hexe. William bekreuzigte sich. Kennst du mich noch? William? Du hast einmal versucht, mich für einen Pfund Silber zu kaufen. Soll ich dir Geld geben, damit du etwas zu essen kaufen kannst? Was meinst du? Ich würde es dankbar entgegennehmen. Ich kauf dir das Weib ab! Ich bin unverkäuflich, mein Junge. Wart's ab, bis wir alleine sind, dann werde ich dir schon zeigen, ob ich ein Mann oder ein Junge bin. Vor ihm stand die Witwe Tom Builders, Jack Jacksons Mutter. William wollte so schnell wie möglich fort. Du kannst von Glück reden, dass der Handel nicht zustande kam. Schon gut. Hexe! War Richard von Kingsbridge hier? Bis vor zwei Tagen? Ja. Und wo ist er hin? Kannst du mir das sagen? Und ob ich das kann? Er und seine Mann sind für Heinrich in die Schlacht gezogen. Heinrich? Mathildes Sohn? Für eben diesen. Was ist denn geschehen? Was hat Heinrich denn getan? Er hat mit 36 Schiffen das Meer überquert und ist in Wareham an Land gegangen. Mit ihm kam eine 3000 Mann starke Armee. Wir haben es mit einer Invasion zu tun. Es ist jetzt wohl zu spät. William Hamley. Winchester war voller Menschen, Spannung und Gefahr. Beide Heere lagen hier einander gegenüber. Die Truppen König Stephans waren in der Burg kasaniert, während das Rebellenheer unter Herzog Heinrich, darunter auch Richard und seine Outlaws, außerhalb der Stadtmauern auf einem Hügel sein Lager aufgeschlagen hatte. Ihre Diplomaten verhandelten derweil über einen Friedensschluss. Richard kam mit neuen Nachrichten von den Verhandlungen zu all jener. Man hat sich auf folgende Lösung geeinigt. Stefan soll bis zu seinem natürlichen Ableben König bleiben. Heinrich soll ihm dann auf dem Thron nachfolgen. Wir müssen also damit rechnen, dass sich erst nach Stefans Tod, wenn Heinrich die Thronfolge antritt, etwas ändern wird. Damit kann ich die Grafschaft vergessen. Ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden. Ich bin nicht bereit, Stefans Tod abzuwarten. Ich warte jetzt seit 17 Jahren und ich bin des Wartens endgültig überdrüssig. Aber was wollen wir tun? Bei den meisten Menschen im Land giltst du als rechtmäßiger Graf. Da ist es nur recht und billig, wenn du deine Burg zurückeroberst und auch als rechtmäßiger Graf regierst. Sie ritten die Nacht hindurch. Aljena, Richard und 50 seiner besten Leute. Im Morgengrauen hatten sie Earl's Castle fast erreicht. Im Schutz des Waldes hielten sie an. Zwischen ihnen und der Burg lag freies Feld. Alles hängt letztlich vom Verhalten von Gräfin Elisabeth ab. Ich bin der Gräfin ein einziges Mal begegnet. Ich danke euch vielmals. Ranulf hätte mich einfach weitergetrieben. Schon gut. Ich bin Elisabeth von Shiring. Ich glaube aber, sie mochte mich. Und ich hoffe, sie hasst ihren Mann. Aljena stieg vom Pferd, schlug das grobe Tuch einer Bauersfrau um sich und schlüpfte in ein paar Holzschuhe. Einer ihrer Begleiter reichte ihr einen Korb mit Eiern, den sie sich über den Arm hängte. Tadellos. Eine Bäuerin, die der Burgküche ihre Eier verkaufen will. Wenn ich die Glocke höre, spreche ich einmal langsam das Vaterunser. Danach setzt sich die Vorhut in Marsch. Du musst nur die Wachen so lange ablenken, bis meine Leute in der Burg sind. Viel Glück. Dir auch. Aljena schritt über das freie Feld auf die Burg zu, die sie an jenem furchtbaren Tag vor über 20 Jahren verlassen hatte. Mein Vater wurde gestern Morgen in Winchester vom König zum Grafen von Shiring ernannt. Die Burg gehört uns. Und bis zur Ankunft meines Vaters bin ich der Burgherr. Sie überquerte die Zugbrücke. Der Posten winkte sie mit einer ungeduldigen Handbewegung durch. So, das erste Hindernis habe ich überwunden. Die Besatzung der Burg war mehr oder weniger eine symbolische Truppe. Sie hätte man hier gelassen, während die besten Männer in den Krieg gezogen waren. Anderswo ging es hoch her. Hier auf der Burg war nichts los. Bis heute. Was für eine Überraschung. Darf ich hereinkommen? Ja, aber gewiss doch. Seid willkommen. Das war früher mal mein Zimmer. Ich weiß. Ich habe mich seit jenem furchtbaren Sturm genauestens über euch informiert. Ich bewundere euch so sehr. Und William? Wie vertragt ihr euch mit ihm? Nun ja, ich habe mein eigenes Zimmer und er ist ja oft unterwegs. Insofern ist alles halb so schlimm. Aljena setzte sich zu ihr aufs Bett und legte die Arme um sie. Ich hasse ihn. Ich wäre tot. Wenn ihr wollt, seid ihr ihn heute Abend los. Wirklich? Deshalb bin ich hier. Und dann darf ich wieder heim? Ja. Aber vorher müsst ihr sehr tapfer sein. Ich bin zu allem bereit. Zu allem. Ihr müsst mir nur sagen, was ich zu tun habe. Wer ist der Hauptmann der Wache? Michael Armstrong. In der Mitte des unteren Burghofs nahmen die beiden Frauen Aufstellung. Da der Grund zum Torhaus hin etwas abfiel, konnte Aljena über die Köpfe der bereits versammelten Menge hinweg durchs Tor auf die umliegenden Felder sehen. Die Vorhut musste inzwischen schon aufgebrochen sein. Doch war nirgendwo ein Zeichen zu erkennen. König Stefan und Herzog Heinrich haben Frieden geschlossen. Stefan wird König sein, bis er stirbt. Heinrich wird sein Nachfolger. Der Friedensschluss wird unser aller Leben in vielfacher Hinsicht verändern. Die Posten fuhren plötzlich zusammen und konzentrierten sich. Einer beschattete die Augen mit der Hand und spähte über die Felder. Ein anderer sah in den Burghof hinab. Es hatte den Anschein, als suche er seinen Kommandanten. Aber Michael Armstrong hörte interessiert Elisabeth zu. Der gegenwärtige und der zukünftige König haben gemeinsam beschlossen, dass alle Ländereien jenen zurückzugeben sind, denen sie zu Zeiten vor den Nachfolgekriegen gehörten. Wir wollen alle dem lieben Gott für diesen Friedensschluss danken. Einer der Posten kam mit strammen Schritten auf seinen Kommandanten zu und redete auf ihn ein. Haltet Michael zurück! Michael Armstrong! Michael hielt einen Moment inne und blickte verdutzt auf Elisabeth. Dann auf Aliena. Ich übergebe diese Burg dem rechtmäßigen Grafen von Shiring, Richard von Kingsbridge. Sag, dass das nicht wahr ist! Ich befehle euch allen, auf der Stelle die Waffen niederzulegen. Es soll zu keinem Blutvergießen kommen. Die Brücke hoch! Die Bewaffneten sprangen herbei. Aber Michael hatte einen Augenblick zu lange gezögert. Als die Männer das schwere, eisenbeschlagene Tor erreichten, war Richards Vorhut schon auf der Zugbrücke und griff unbehelligt in den Burghof. Klingen blitzten auf, Blut spritzte und der Kommandant fiel. Bleibt ruhig, niemand wird ein Leid angetan, das verspreche ich euch, bleibt wo ihr seid! Die Wachen waren sichtlich verwirrt und unsicher, aber keiner von ihnen rührte die Hand. Ihr Anführer war gefallen. Ihre Gräfin hatte sie zur Kapitulation aufgerufen. Dann ritt Richard von Kingsbridge zum Tor herein. Der rechtmäßige Graf! Hier hast du deine Burg zurück, Vater. Dein Wille ist geschehen. Jetzt, Vater, bin ich mit dir fertig. Remigius war hochmütig, selbst in der Not. Hoch erhobenen Hauptes betrat er das große Holzhaus in Hemley und betrachtete abschätzig die riesigen, grob behauenen Balken, die das Dach trugen, die Wände aus Flechtwerk und die offene Feuerstelle auf dem gestampften Lehmboden. Gott segne euch, mein Sohn. Komm mir bloß nicht so. Was willst du hier, Remigius? Graf Richard hat die Ländereien, die ihr mir in meiner Eigenschaft als Dekan des Domkapitels von Shiring übereignet habt, wieder in seinen Besitz genommen. Das überrascht mich nicht. Aber dadurch verliere ich meinen Lebensunterhalt. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als nach Kingsbridge zurückzukehren. Das kann ich nicht. Bitte gebt mir etwas. Ein Dorf, ein Gehöft oder eine kleine Kirche. Verlierer werden nicht bezahlt, Mönch. Die Enten fressen die Würmer, die Füchse töten die Enten, die Menschen erlegen die Füchse und der Teufel jagt die Menschen. Ja, was soll ich tun? Betteln. Hinter all seiner zur Schau getragenen Überheblichkeit versteckte William seine schmerzhafte Niederlage. Nie würde er die Schmach vergessen, dass man ihn am Tor seiner eigenen Burg den Einlass verwehrte. Macht auf! Der Graf kehrt zurück! Da war oben auf den Zinnen eine Wache erschienen. Der Graf ist bereits anwesend! William Hemley! William hatte sich schließlich wie ein geprügelter Hund in sein heimatliches Hemley verzogen. Dort hatte er wieder in jenem alten Herrschaftshaus Wohnung genommen, in dem er aufgewachsen war. Da das Gebiet nie zur Grafschaft Shiring gehörte, besaß Richard keinerlei Ansprüche darauf. Was William Hemley zunehmend plagte, waren Albträume. Sie waren immer gleich. Er sah seine Mutter im Reich der Toten. Sie blutete aus Ohren und Augen, und wenn sie den Mund öffnete, um zu sprechen, floss auch Blut aus ihrem Mund. Ihr Anblick erfüllte ihn mit Todesangst. Wie lange willst du deine Mutter noch diese Höllenqualen erleiden lassen? Als kleiner Junge war er einmal durch einen Teich gewatet, unversehens untergegangen und hatte keine Luft mehr bekommen. Die übermächtige Gier nach Luft, die ihn damals überfallen hatte, gehörte zu seinen nachhaltigsten Kindheitserinnerungen. Aber das Entsetzen, das mit den Albträumen kam, war um ein Vielfaches schlimmer. Ihr habt im Schlaf geschrien, Herr. Walter stand mit einer Kerze in der Hand an seinem Lager. William schlief, da es im Haus kein Schlafgemach gab, in der großen Halle von seinen Männern nur durch einen Wandschirm getrennt. Es war nichts. Nur ein böser Traum. Geh. Es war Hochsommer. Die Straßen von Kingsbridge waren heiß und staubig und die Luft voller Fliegen. Die Stadt war menschenleer. Alle tummelten sich draußen auf der Wiese. Es war der Ehrentag des heiligen Adolphus und alle genossen den freien Tag bei dieser Sommerhitze. Aljena hatte etwas vergessen und ging zurück zu ihrem Haus. Die Haustür stand offen. Wer hat vergessen, sie abzuschließen? Sie trat über die Schwelle. Es war dunkel und kühl. In der Mitte des Zimmers tanzte ein Fliegenschwarm in der Luft. Dicke Schmeißfliegen krabbelten über das Tischtuch. Und am Tisch saß Alfred. Wie kommst du hier herein? Ich habe einen Schlüssel. Was willst du hier? Du hast mich wie einen Hund behandelt. Und als Jack dir aus Mitleid eine Stelle anbot, hast du sein Vertrauen missbraucht und all seine Handwerker nach Shiring abgeworben. Ich brauche Geld. Hier gibt's für dich nichts zu holen. Du verschwindest jetzt sofort. Hast du denn gar kein Mitleid mit mir? Geh ins Kloster und bitte um eine milde Gabe. Prior Philipp verfügt über einen schier unmenschlichen Fundus an Nachsicht und Verständnis. Im Gegensatz zu mir. Aber du bist meine Frau. Das ist der Gipfel. Nach all dem, was du uns angetan hast. Mach, dass du jetzt fortkommst. Er packte sie an den Haaren. Du bist meine Frau. Er zog sie am Schopf los. Über den Tisch. Mit der freien Hand griff er an ihre Brust und drückte fest zu. Nein, lass mich los. Deine Schreie kann ja keiner hören. Die Leute sind alle unten am Fluss. Ha, Angst, was? Das wäre besser für dich, wenn du ein bisschen lieb zu mir wärst. Er küsste sie auf den Mund. Aljena biss ihm in die Lippe. Sie sah den Fausthieb nicht kommen. Sie wurde schwarz vor Augen. Sie stürzte zu Boden. Alfred holte sein Messer hervor und kniete sich auf Aljena. Als sie verzweifelt versuchte, sich unter ihm hervorzuwinden, hielt er ihr die Dolchspitze unmittelbar unter ihre Augen. Jetzt Ruhe. Gib Ruhe, sonst steche ich dir die Augen aus. Gut so. So, jetzt sei lieb zu mir. Doch da flog die Tür auf. Ein kalt Strahlen des Sonnenlichts fiel ins Zimmer und brach durch die Tränen in Alienes Augen. Alfred erstarrte. Richard stand in der Tür. Alfred versuchte, sich aufzurappeln, doch Richard holte schon aus und traf ihn mit seinem stiefelgewehrten Fuß. Alfred krachte gegen den Tisch. Genug jetzt, Richard. Richard hörte nicht auf sie und holte wieder aus. In diesem Augenblick fiel Alfred ein, dass er noch immer den Dolch in der Hand hielt. Er ging mit dem Messer auf Richard los. Richard bekam das Handgelenk zu fassen und zog Alfred zu sich her. Der verlor das Gleichgewicht und tortete auf Richard zu, nur um von diesem mit einem Hagel von Faustschlägen empfangen zu werden. Das Messer fiel Alfred aus der Hand. Richard griff sich das Messer und stieß die Klinge bis zum Heft in Alfreds Brust. Das tut so weh. Alfred wurde auf dem Friedhof der Priorei Kingsbridge bestattet. Philipp entsprach damit einem Wunsch Marthas, der letzten überlebenden Blutsverwandten. Auch Richard war anwesend. Ich bin gekommen, um Gott um Vergebung zu bitten. Ja, Richard. Aljena war glücklich über Alfreds Tod. Sie konnte es gar nicht verheimlichen. Sie wollte Jack nun so bald wie möglich heiraten. Wir standen immer noch am Grab, als unvermittelt Ellen auftauchte. Tommy und Sally, die Kinder von Jack und Aljena, rannten sogleich auf sie zu. Jack folgte ihnen und schloss Ellen in die Arme. Wir werden jetzt endlich heiraten, Mutter. Ich freue mich so für euch. Ich glaube, dann ist jetzt der rechte Zeitpunkt. Aljena, ich will ins Heilige Land ziehen. Hier fällt mir die Decke auf den Kopf. Und wer soll dann die Grafschaft führen? Aljena! Aljena. Sie versteht sowieso viel mehr davon als ich. Eine gute Ernte hatte die Menschen aus ihrer größten Not befreit. Philipp war mit Jonathan auf dem Rückweg von seiner jährlichen Inspektionsreise durch die Klostergüter. Alles stand zum Besten. Die Bauarbeiten an der Kathedrale in Kingsbridge gingen mit raschen Schritten voran und in nicht allzu ferner Zukunft sollten sie beendet werden können. Auf ihrem Weg kamen sie durch Shiring. Wolfred Bilder hatte vor Williams Sturz gerade noch Zeit gehabt, die alte Kirche niederzureißen. Jetzt ist der Baumeister tot und der Bauherr verarmt in der Provinz. Als sie Shiring durchquert hatten, kamen sie gleich hinter der Stadtmauer am Müllplatz vorbei. Eine hochgewachsene Gestalt beugte sich über einen Haufen alter Lumpen und kramte darin herum. Sieh mal dort. Remigius. Remigius war bis auf die Knochen abgemagert. Sein Habit war schmutzig und er trug keine Schuhe. Er hatte den größten Teil seines Lebens in der Priorei Kingsbridge verbracht. Auf das raue Leben außerhalb der Klostermauern hatte ihn niemand vorbereitet. Seid ihr gekommen, um euch an meiner Not zu weiden? Nein. Philipp empfand Mitleid mit ihm. Er stieg vom Pferd und holte eine Flasche und einen kleinen Laib Brot aus der Satteltasche. Nimm einen Schluck Wein. Und du brauchst etwas zu essen. Remigius zögerte nur kurz. Dann nahm er von Philipp die Flasche und das Brot entgegen und machte sich gierig darüber her. Brocken um Brocken stopfte er sich in den Mund. Dann nahm er hastig ein paar Schlucke Wein. Willst du zu uns zurückkehren? Aber Philipp... Zurückkehren? In welcher Stellung? In meiner Priorei wirst du nie mehr ein Amt bekleiden, Remigius. Komm zurück als einfacher, demütiger Mönch. Bitte den Herrn um Vergebung deiner Sünden und bereite deine Seele auf den Himmel vor. Philipp wartete auf eine Reaktion. Lange Zeit blieb Remigius stumm. Als er endlich wieder aufblickte, war sein Gesicht voller Tränen. Ja, bitte, Vater. Ich möchte wieder nach Hause. Zur Hochzeit kam die ganze Stadt. Am Arm ihres Bruders Richard schritt all jener durch die Straßen. Freudetrunken und ganz verwirrt von den vielen Lächeln der Gesichter um sie herum. Am Tag nach der Hochzeit wollte Richard seine Reise ins Heilige Land antreten. Er konnte es gar nicht abwarten, endlich fortzukommen. Alena war sehr glücklich, dass sie in der Kirche, die Jack errichtete, heiraten konnten. Vor der Liebe sah Alena ihren Jack an. Ich liebe dich auf alle Zeit. William mochte das Leben in Hamley nicht. Alles war ihm verhasst. Die kleinen schmucken Häuser, die schnatternden Enten auf dem Dorfteich, die Kinder mit ihren Apfelbäckchen. Eines Tages betrat Bischof Walleran das Haus. Es war William peinlich, dass der Bischof sah, in welch bescheidenen Verhältnissen er jetzt lebte. Was wollt ihr? Wisst ihr, wer neuer Subprior wird? Der Waisenknabe der Priorei gehörte schon immer zu Philipps Günstlingen. Bisschen jung für einen Subprior wie? Philipp war in seinem Alter schon Prior. Mein größter Fehler. Als Philipp damals nach Kingsbridge kam, brachte er diesen verwaisten Säugling mit. Es ist über 30 Jahre her. Wen kümmert das noch? Überleg doch mal. Wo kam das Kind denn her? Wenn ich mich recht entsinne, fand man's ausgesetzt im Wald. Unweit der kleinen Zelle, in der Philipp damals Prior war. Aber was soll das? Kann man sagen, dass Philipp den Knaben wie seinen eigenen Sohn großgezogen hat? Ja, und? Offensichtlich ist Jonathan Philipps leiblicher Sohn. Niemand, der Philipp kennt, würde so eine Geschichte glauben. Das ist vielleicht eine Idee. Ich behaupte, Philipp hatte da draußen im Wald eine Geliebte. Dann wurde er zum Prior von Kingsbridge gewählt und musste die Frau zurücklassen. Weil sie den Vater nicht mehr hatte, wollte das Weib auch sein Kind nicht. Sollte er doch sehen, wie er damit zurechtkam. Philipp, gefühlsduselig wie er nun einmal ist, fühlte sich verpflichtet, für das Kind zu sorgen und gab es daher als Findling aus. Lächerlich. Alle anderen ja. Philipp? Nein. Wenn das Kind ausgesetzt wurde, wie will Philipp dann beweisen, woher es kam? Das kann er nicht. Doch wozu soll das alles gut sein? Ich werde ihn vor einem kirchlichen Gericht anklagen. Mein Gott! Wenn wir ihm das anhängen können, dann ist der Kerl die längste Zeit Prior gewesen. Und für uns können wieder bessere Zeiten beginnen. Es war schwer vorstellbar, dass ein Richter, der seine fünf Sinne beisammen hatte, Philipp schuldig sprechen würde. Die Kirche indes nahm die Anklage sehr ernst und zitierte Philipp vor das Kirchengericht. Walleran hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen seiner Getreuen zum Richter berufen zu lassen. Man kann euch nicht schuldig sprechen. Das ist einfach undenkbar. Ach, Jonathan. Jonathan erschrak, als er den Prior resigniert in seiner Stube hocken fand. Undenkbar! Er wird's tun. Aber es gibt doch keine Beweise. Man braucht keine Beweise. Man wird sich die Anklage und die Verteidigungsrede anhören. Dann wird man Gott um Beistand bitten und ein Urteil verkünden. Was wird geschehen? Man wird mich absetzen. Dann kommt es zur Neuwahl. Bischof Walleran haben unsere Mönche kaum etwas entgegenzusetzen. Sein Kandidat für das Amt des Priors wird sich demnach wohl durchsetzen. Dann ist alles zu spät. Es ist alles zu spät. Bischof Walleran war ein sehr beredter Ankläger, der Prozess aber eine Farce. In der ganzen Umgegend verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Wer Philipp kannte, schüttelte den Kopf über die absurden Anschuldigungen. Doch Walleran Bigot störte das wenig. Philipp hat mit dem Kind Jonathan viel gespielt, ihn persönlich unterrichtet und später zu seinem Adlatus gemacht. Kurz, ihn genauso behandelt wie ein Vater seinen Sohn. Der Unterschied ist nur der, dass Mönche keine Söhne haben dürfen. Die Kirchengemeinden in Südengland erwarteten mit Spannung das Urteil des Gerichts. Philipps Tugenden interessierten dabei nur am Rande. Man sah in dem Prozess die letzte entscheidende Schlacht zwischen Prior Philipp und Bischof Walleran. Nachdem Walleran wieder Platz genommen hatte, wurde Philipp vereidigt und schilderte die Ereignisse jenes weit zurückliegenden Wintermorgens. Er beendete seinen Bericht mit den schlichten Worten: Das Kind ist nicht von mir. Ich schwöre es bei der Unsterblichkeit meiner Seele. Da tat sich plötzlich das große Portal auf und Ellen trat ein. Die Überraschung hätte nicht größer sein können. Ich schwöre bei allem, was heilig ist, dass Jonathan der Sohn meines verstorbenen Ehemannes Tom Bilder und dessen erster Gemahlin ist. Der Bischof selbst war noch nicht bereit, seine Niederlage einzugestehen. Anklagend zeigte er mit dem Finger auf Ellen. Ich glaube euch kein Wort! So? Ihr glaubt mir kein Wort? Ausgerechnet ihr, Walleran Bigot, der ihr mir als Meineidiger bekannt seid. Was meint ihr damit? Was veranlasst euch, den Bischof des Meineids zu bezichtigen? Vor 47 Jahren wurde hier, in dieser Priorei, ein Gefangener namens Jack Scarborough festgehalten. Das Gericht ist an so lange zurückliegenden Ereignissen nicht interessiert. Doch, hochverehrter Herr Bischof. Die Anklage wirft mir ein Unzuchtdelikt vor, das 35 Jahre zurückliegt. Ihr habt von mir den Beweis meiner Unschuld gefordert. Das Gericht wird an euch nun die gleiche Forderung richten. Ellen, bitte fahrt fort. Niemand wusste, warum er festgehalten wurde. Niemand. Am wenigsten der Gefangene selbst. Eines Tages wurde er dann freigelassen und man schenkte ihm, wohl als Wiedergutmachung für die unschuldig erlittene Haftzeit, einen juwelengeschmückten Kelch. Jack Scarborough wollte den Kelch gar nicht haben. Auf dem Markt hätte ihm niemand einen so wertvollen Gegenstand abgekauft. Er ließ ihn also hier, in der alten Kathedrale. Kurz darauf wurde Jack wieder festgenommen. Und zwar auf Veranlassung von Walleran Bigot, der damals ein einfacher Dorfpriester war. Wundersamerweise fand sich der Kelch in Jacks Gepäck wieder. Jack wurde zu Unrecht des Diebstahls angeklagt und nach den beeideten Aussagen von drei Männern zum Tode verurteilt und gehängt. Die drei Männer waren Walleran Bigot, Percy Hamley und Prior James von Kingsbridge. Und woher wisst ihr das alles? Jack Scarborough war der Vater des Erbauers dieser Kathedrale, meines Sohnes, Jack Jackson. Aus welchem Grund sollten sich drei gesetzestreue Bürger zu einer falschen Anklage gegen einen unschuldigen Fremden verschwören? Aus Eigennutz. Walleran Bigot wurde Erzdiakon. Percy erhielt das Rittergut Hamley. Und was Prior James bekam, weiß ich leider nicht. Diese Frage kann ich beantworten. Verwundert blickte Philipp in die Runde. Remigius, auf einen Gehstock gestützt, erhob sich. Ich kann euch sagen, welche Belohnung Prior James erhielt. Die Priorei erhielt die Dörfer Northwold, Southwold und Hundred Acre sowie den Wald von Oldean. Ein paar von den Älteren hier in der Runde werden sich daran erinnern, in was für einem Zustand sich die Priorei vor 40 Jahren befand. Sie hatte schlichtweg abgewirtschaftet. Es fehlte an Geld und an moralischer Kraft. Mit ein Grund dafür war die schwere Last der Schuld, an der der Prior trug. Auf dem Sterbebett vertraute er mir seine Sünde an. Ich wollte sein Amt übernehmen und den Schaden wiedergutmachen. Aber Gott hatte für diese Aufgabe einen anderen Mann ausersehen. Und ich muss wohl sagen, Gott wählte den Besseren. Remigius ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Philipp war gleichermaßen verwirrt und dankbar. Bischof Wolleran war alle Farbe aus dem Gesicht gewichen. Hastig zog sich das Gericht zurück. Die Verhandlung ist beendet. Einen Augenblick noch. Das genügt mir nicht. Ich möchte wissen, warum. Wolleran ignorierte Jacks Einwurf und schritt unbeirrt auf das Portal zu. Warum hast du das getan? Du hast mit einem Meineid einen Menschen an den Galgen gebracht. Und jetzt willst du dich ohne ein Wort der Erklärung aus dem Staub machen? Wolleran stierte geradeaus. Das Gesicht totenblass, die Lippen zusammengepresst. Die Miene erstarrt. Antworte mir, du feiger Lügner! Warum hast du meinen Vater ermordet? Doch Wolleran hörte nicht mehr. Er hatte die Kirche schon verlassen. Die Straßenkinder waren die Ersten, die zum Richtplatz kamen. Sie waren schon lange da, ehe Aljena eintraf. In einiger Entfernung vom Schafott blieb Aljena stehen. Unter strenger Bewachung trat der Gefangene seinen letzten Gang an. Er stolperte am Ende eines Seils über den Platz, die Hände auf den Rücken gefesselt. Es war William Hamley. Die Leute waren froh, dass es William nun endlich an den Kragen ging. Er hatte den Bogen überspannt. William hatte einen säumigen Pächter im Jähzorn erschlagen. Ein vergleichbar lächerliches Vergehen, betrachtete man sein Leben. Doch diesmal gab es keinen, der seine schützende Hand über ihn und seine Schandtaten hielt. Weder der seiner Macht beraubte König Stefan, noch der aus dem Amt gejagte Warren Vigo. Williams Abschied war alles andere als ehrenvoll. Die Schergen schleiften ihn vorwärts wie ein Schwein, das zur Schlachtbank gezerrt wird. Aljena empfand kein Mitleid. Das Einzige, was sie verspürte, war ein Gefühl der Erleichterung. Von heute an braucht sich niemand mehr vor William zu fürchten. Rotgesichtig, wild und schmutzig sah er aus wie ein garstiges Tier. Doch die Töne, die er von sich gab, erinnerten eher an die eines hilflosen Kindes. Er plapperte, jammerte und heulte. Vier Männer mussten ihn festhalten, damit ihm ein Fünfter die Schlinge um den Hals legen konnte. Dann versetzte jemand dem Ochsen einen Gärtner und William stürzte ins Bodenlose. Doch sein Hals brach nicht. Er baumelte am Strick und starb einen langsamen, qualvollen Erstickungstod. Seine Augen blieben offen. Und Aljena hat auf einmal das Gefühl, er starre sie an. Dieses fratzenhafte Grinsen war in ihre Seele gebrannt. Schneid dem Burschen ein Ohr ab, Walter! Nein! Lasst ihn in Frieden. Tut ihm nicht mehr weh. Also dann? Beine auseinander. So. Genau so hat er mich angesehen, als er mich damals vergewaltigte. Es dauerte lange, sehr lange. Doch die Menge blieb stumm und rührte sich nicht. Williams Gesicht verfärbte sich immer dunkler. Sein schmerzvolles Aufbäumen verkümmerte zu bloßen Zuckungen. Dann endlich verdrehte er die Augen, die Lider schlossen sich. Die Zuckungen blieben aus. Und plötzlich schob sich schwarz und verschwollen die Zunge zwischen den Zähnen hervor. Er war tot. An einem heißen Hochsommertag saßen Jack und Aljena auf der Empore des Querschiffs beim Essen. Sie genossen die Kühle, die in der Kirche herrschte. Jack beugte sich vor, um Aljena auf die Lippen zu küssen. Jack, du befindest dich in einer Kirche. Und wenn schon. Von der Treppe her waren Schritte zu hören. Wie ein ertappter Sünder zog Jack sich zurück. Strafe Gottes folgt auf dem Fuß. Wart's ab. Du kommst später noch dran. Die Schritte hatten den obersten Treppenabsatz erreicht. Sein Stiefbruder Jonathan, der Subprior des Klosters, trat zu ihnen und grüßte sie mit ernster Miene. Jack, da ist jemand, der mit dir sprechen möchte. Ja, ja. Natürlich. Durch die Tür im Südflügel des Querhauses erreichten Jonathan und Jack den Kreuzgang. Mit einer Kopfbewegung machte Jonathan Jack auf einen Mönch aufmerksam, der in einer Mauernische allein auf einer Steinbank saß. Das Gesicht des Mannes war von der hochgezogenen Kapuze verdeckt. Er sah einmal zu ihnen auf, wandte dann aber rasch den Blick wieder ab. Was will dieser Teufel hier? Der Mönch war Walleran Begott. Er ist ein gebrochener Mann, ohne Stellung, ohne Macht, ohne Freunde. Zu Fuß kam er hierher und bat um Aufnahme ins Kloster. Als einfacher Mönch möchte er die ihm noch verbleibende Zeit nutzen, Gott um die Vergebung seiner Sünden anzuflehen. Warum bringst du mich hierher? Was habe ich mit ihm zu schaffen? Er möchte dir sagen, warum dein Vater damals gehängt wurde. Reglos wie ein Stein saß Walleran da und stierte ins Ungewisse. Der alte König Heinrich war zu stark und das gefiel verschiedenen Baronen nicht. Denn er engte ihre Freiheiten ein. Der nächste König sollte schwächer sein, aber Heinrich hatte einen Sohn. William. Aber William starb doch beim Untergang des Weißen Schiffes. Der Untergang war kein Unfall. Die Barone versenkten das Schiff und entkamen in einem Boot. Alle anderen Passagiere ertranken. Mit Ausnahme eines Mannes, der sich an einem Mast festklammerte und an die Küste getrieben wurde. Und das war mein Vater. Nicht weit von der Stelle, an der ihn die Wellen an den Strand spülten, lag die Burg eines Verschwörers. Sie nahmen ihn gefangen. Sie ließen ihn in der Obhut von Leuten zurück, die ihr Vertrauen besaßen. Anfangs war er harmlos. Er konnte ja nicht mal Englisch. Aber mit der Zeit lernte er die Sprache und schuf sich einen Bekannten- und Freundeskreis. Man sperrte ihn daher in den Kerker unter dem Dormitorium. Was zur Folge hatte, dass die Leute fragten, warum? Der Häftling wurde zu einer Belastung. Schließlich trugen sie uns auf, ihn zu töten. Und so haben die Barone bekommen, was sie wollten? Ja. Als Heinrich dann starb, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen, kam es unter Stefan zu jener Anarchie, auf die die Barone gehofft hatten. Während des 20-jährigen Bürgerkriegs herrschten sie in ihren Grafschaften wie kleine Könige, ohne dass eine zentrale Macht ihrer Willkür hätte Schranken setzen können. Und dafür musste mein Vater sterben. Jack verspürte weder Rachsucht noch Wut. Er blickte noch einmal hinab auf den alten Mann, der zermürbt von Bitterkeit und Reue dasaß. Wie furchtbar es sein muss, als alter Mensch zu erkennen, dass man sein Leben vertan hat. Kingsbridge war längst über seine ursprünglichen Grenzen hinausgewachsen. Weniger als die Hälfte der Gebäude lag innerhalb der alten Stadtmauer. Die Wiese am anderen Ufer des Flusses, auf der seit alters her das Erntefest und die Mittsommernacht gefeiert worden waren, hatte sich in ein kleines Dorf namens Newport verwandelt. Die neue Kathedrale war fertig und sollte an diesem Tag eingeweiht werden. Die seit kurzem erst gepflasterte Hauptstraße war jetzt zu beiden Seiten von Steinhäusern gesäumt. Am Ende der Hauptstraße befand sich der Klosterbezirk und dort erhob sich die Kathedrale. Ihr Anblick war atemberaubend. Von innen wirkte die Kathedrale noch eindrucksvoller als von außen. Das Langhaus war im gleichen Stil errichtet wie das Querschiff. Doch hatte Jack seinen ursprünglichen Entwurf noch ausgefeilt. Die Pfeiler waren noch schlanker. die Fenster größer und die Fensterscheiben waren bunt. Sie stammten von Pariser Meistern, die Jack nach Kingsbridge geholt hatte. Alle sahen nach oben, zu den wundersamen Fenstern, auf denen Szenen aus der Heiligen Schrift dargestellt waren. Himmel und Hölle, Heilige, Propheten und die Jünger Christi. Sowie auch einige Bürger von Kingsbridge, die das betreffende Fenster bezahlt hatten. Ein Bäcker mit einem Tablett voller Brotlaibe, ein Gerber mit seinen Häuten und ein Steinmetz mit Zirkel und Wasserwaage. Die Kirche war inzwischen bis auf den letzten Platz besetzt. Hier und da griff der Markt auf die Kirche über. Es gab kaltes Bier, Lebkuchen und für 3 Pennys ein kurzes Liebesvergnügen an der Kirchenwand. Aljena war schön wie eh und je. Sie war inzwischen über 50 und noch immer hatte sie ihre dichten Locken. Zwar war sie nur die Schwester eines Grafen, der sich im Heiligen Land niedergelassen hatte, aber niemand verweigerte ihr die Reverenz, die einer Gräfin gebührte. Ihr Auftreten glich dem einer Königin. Die Grafschaft Shiring war wieder ein blühendes, reiches Gemeinwesen, ein Land mit fetten Schafen, grünenden Feldern und emsigen Mühlen. Neben Aljena stand ein hochgewachsener Mann, den man im ersten Moment für Jack halten konnte. Es handelte sich um Jacks Sohn. Er war wie ein Ritter gekleidet und trug ein Schwert. Jack selbst stand neben seinem Sohn. Er unterhielt sich angeregt mit einer jungen Frau, seiner Tochter Sally. Ellen lebte weiter in ihrer Höhle im Wald, besuchte nun aber häufiger ihre Familie in der Stadt. An der Spitze einer Prozession hielt Prior Philipp Einzug in die Kathedrale. So viele Mönche hat es nie zuvor gegeben. Die Priorei war mit der Stadt gewachsen. Philipp war zufrieden. Kein Wunder, wenn man bedachte, dass er seit seinem Amtsantritt vor über 30 Jahren auf die Weihe dieser Kathedrale gewartet hatte. Hinter Prior Philipp schritt Jonathan. Philipp würde bald zum Bischof gewählt. Und dann würde er hier Prior sein. Prior in einer Kathedrale, die sein Vater einst entworfen und zu bauen begonnen hatte. Und die einst nichts als ein Traum war. Ein kühner Griff nach den Sternen. Die Säulen der Erde. Säulen der Erde. Hörspiel in 9 Teilen nach dem Roman von Ken Follett. Aus dem Englischen von Gabriele Konrad, Till Lohmeier und Christel Rost. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Ernst Jacobi. Erzählerin Gisela Trove. Philipp Christian Redl. Walloran Udo Schenk. William Volker Lippmann. Tom Dietmar Müß. Ellen Nina Hoger. Jack Mark Hosemann. Aljena Sophie von Kessel. Alfred Werner Wölbern. Richard Ingo Hülsmann. Regan Elisabeth Volkmann. Sir Hamdi Günther Lamprecht. Agnes Angelika Bartsch. Jack als Junge Thomas Kleinke. Francis, Bernd Hahn. Remigius, Ernst August Schepmann. Jonathan, Philipp Schepmann. Graf Bartholomäus, Peter Lieg. König Stefan, Matthias Leja. Walter, Reinhard Schulat. In weiteren Rollen Beate Abraham, Gunda Aurich, Nikolai Bach, Paula Balzer, Erich Bahr, Rudolf-Jürgen Bartsch, Heinz Baumeister, Daniel Berger, Davide Brizzi, Cornelia Ernst, Justus Fritsche, Dirk Galuba, Walter Gontermann, Richai Halatsch, Nele Hippe-Davies, Gregor Höppner, Peter Jordan, Torben Kessler, Wolfram Koch, Jochen Kolender, Hans-Jörg Krumpholz, Thomas Lang, Jürg Löw, Alf Marholm, Horst Mendroch, Klaus Nierhoff, Wichard von Noel, Wolfgang Rüther, Matthias Ruschke, Ruth Schiffer, Klaus Schreiber, Christa Strobel, Karl-Heinz Tafel sowie Mitglieder der Choralschola St. Peter und des Schulchors des Städtischen Apostelgymnasiums Köln. Es spielte das WDR-Rundfunkorchester Köln unter der Leitung von Andreas Hempel. Sologesang, Tenor Andreas Winkler. Countertenor Peer Abelgard. Musikaufnahme, Tonmeister Helmut Büttner. Toningenieur Hermann Kaldenhoff. Digitale Bearbeitung Irene van Dreyke. Geräuschcollagen Al Mooney, das Studio für Klangdesign. Technische Realisation Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Regieassistenz Axel Pleuser. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Dramaturgie Johann M. Kamps. Eine Produktion des Westdeutschen Köln 1999.